Liberalala, Liberalala. Liberalala. Oh, wir haben schon wieder gesungen. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Schönen guten Tag, hallo. Guten Abend, Eidesewau. Was war das für ein komisches Geräusch? Das ist vom Gemeinwohl-Account im Hintergrund, der uns abhört. ASMR. Ja. Danke für Ihren Besuch. Ich hatte gar keinen Besuch. Ja, genau. Hier bedanken sich die Herrschaften vom Landtag Niedersachsen dafür, dass ich gestern bei Ihnen war. Ja, gestern war Tag der offenen Tür beim Landtag Niedersachsen und da bin ich direkt mal vorbeigestiefelt, weil es ja in Hannover und da muss ich nicht so weit fahren. Hab mir das Spektakel da mal gegeben und wollte ich mal so ein paar von meinen Eindrücken schildern. Zum einen, und jetzt müssen sich unsere AfD-Fans mal kurz die Ohren zuhalten. Ich war da in diesem Zimmer, wo die AfD-Fraktion sich da irgendwie ausgestellt hat und ja, ich sag's mal so, die Gestalten, die da so waren und dieses ganze, diese Plakate, die da hingen und so, das hat alles nicht so einen guten Eindruck gemacht. Also, ja, weiß ich auch nicht. So ein bisschen merkwürdig. Und dann hat irgendwer gesagt, so, es geht's irgendwie weiter. Und dann wollten sie da irgendwelche Diskussionen da irgendwie führen in einem kleinen Zimmer. Aber ich bin dann wieder rausgestiefelt. Weiß ich Weil dir nicht. die Leute zu merkwürdig waren. Ja. Also, es waren schon so ein paar nicht sehr einladende Gestalten, sagen wir es mal so. Ist auf jeden Fall mein subjektiver Eindruck. Kannst du bitte mit dem schrecklichen Lookismus aufhören? Ja, kann ich. Irgendwo auf dieser Veranstaltung, ich sage explizit nicht bei der AfD, ich weiß nicht, wo der Herr zugehört hat, aber ich habe jemanden gesehen, der ohne Witz einen Hitlerbart hatte. Also den haben die scheinbar da reingelassen. Aber wo der hingehörte, kann jeder für sich sich denken, wie er meint. Aber auf jeden Fall fand ich es ziemlich bemerkenswert. Und er hatte auch keine Polizisten um sich herum oder so. Ist einfach nur mit grimmiger Miene durch die Gegend gestiefelt. Jetzt ergibt der Tweet, den der Sixtus heute gemacht hat, Sinn. Der hat doch getwittert, wer, Wenn der wenn Hitler Hitler wieder in kommt, Sachsen ja. auch wieder auferstehen würde, würde die CDU nicht gegen ihn demonstrieren, weil sie nicht mit der Antifa gemeinsam gesehen werden würde. Naja, also Dabei war der in Sachsen, Hannover im Niedersachsen Landtag. war es dann. Ja, hat er vielleicht falsch verstanden? Der ist ja auch schon alt. Ja, vielleicht, ja. Aber ich kann das bestätigen, dass die CDU nicht gegen den Mann demonstriert hat. Aber aus welchen Gründen, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie es nicht gesehen haben oder so. Ja, dann gab es da noch der Norddeutsche Rundfunk war auch da. Und die haben da so diverse Interviews geführt. Und eins davon, also das Einzige, was ich mir angeschaut hatte, da ging es um das So, Thema war das lustig. Frauen. Werde ich gehört? Hallo? Ja, du hast gehört, ja. Wir sind So, schon war live. super. Ja, okay. Da ging es um das Thema Frauen in Parlamenten. Und da hatte die Dame vom WDR noch die Landtagspräsidentin dabei, die ist von der SPD. Und die Fraktionsvorsitzende ist, glaube ich, von der AfD, war da auch noch mit dabei. Und ja, da jetzt können die AfD-Fans unter unseren Zuschauern die Ohren wieder aufmachen, denn da muss ich sagen, halt hat sich die Dame ganz gut geschlagen auf jeden Fall. Hat eigentlich nur sinnvolle Sachen gesagt, nämlich, dass halt die Frauen, wenn die in die Politik wollen, das ja machen können, aber scheinbar das halt nicht in der gleichen Zahl machen. Und hat halt auch gesagt, dass das auch nicht daran liegen kann, dass die Frauen Kinder kriegen und so, weil auch in den Altersgruppen, wo das mit den Kindern noch nicht so ist oder später dann nicht mehr so, da ist halt das Engagement von den Frauen in der Politik auch nicht viel höher. Und ja, die anderen beiden haben das aber überhaupt nicht gehört. Also ist da gar nicht drauf eingegangen. Die von der SPD hat irgendwas zurecht fantasiert von wegen hier, dass die Eignung, und das wäre ja wohl ein Unding zu sagen, dass die Frauen nicht geeignet wären oder so, wo überhaupt niemand von gesprochen hat, aber das Das summt wahrscheinlich bei denen im Kopf rum. Ich weiß auch nicht warum. Und die Moderatorin hat dann nur irgendwie gemeint, so, ja, da sind wir uns also einig, es müssen auf jeden Fall mehr Frauen werden. Und also ja, das war halt wieder so das übliche Ding, wie man das kennt. Ja, das war so im Großen und Ganzen die Veranstaltung. Also da waren noch ganz viele Sachen, aber ich habe halt nur so ein paar Sachen da aufgenommen. Außerdem war da auch noch ein Stand von der niedersächsischen, wie heißt es, politischen Landeszentrale für politische Bildung, die wir ja auch schon kennen aus von zwei Dingen, glaube ich. Das erste war irgendwie dieses, stell dir das Deutschland als Computerspiel vor oder so, war mal so ein Ding, was wir hatten vor 2 Jahren oder so. Und das letzte war diese App gegen Hasskommentare, die haben sie da auch vorgestellt, die App gegen Hasskommentare, da gab es quasi die Offline-Version von der App gegen Hasskommentare. Die konnte man da spielen. Ja. Genau. Was ja. Ich mir total spannend vorstelle, also dann antwortest du auf imaginierte Hasskommentare oder was? Ja, das war in der App quasi auch schon so, aber da steht dann jemand vor dir und du hast dann irgendwie diese drei Möglichkeiten oder so zum Auswählen. Oh Gott. Ja. Unser Steuergeld, meine Damen und Herren. Ja, genau. Und Grüße gehen raus an die Partei der Humanisten. Die waren nicht im Landtag, weil die haben daher noch keine Fraktion. Aber die waren vor dem Landtag mit einem Infostand und haben da so ein bisschen darauf hingewiesen, auf das Thema Staatsleistung an die Kirchen. Das ist ja auch so ein Thema, was hier hin und wieder mal aufpoppt. Wir feiern ja jetzt 100 Jahre Verfassungsauftrag zur Ablösung der Staatsleistung an die Kirchen. Und ja, die Herrschaften, da hat mich auf jeden Fall jemand erkannt von den Leuten da. Deswegen an dieser Stelle schöne Grüße auch an die uns noch nicht kannten, aber jetzt kennen von der Partei der Humanisten, vielleicht heute zum ersten Mal hier zuhören. ja, schöne Grüße auf jeden Fall, nette Leute. Wir haben uns nett unterhalten auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall das Highlight an diesem Tag. Schade, dass ich hier spontan keine Memes irgendwie einblenden kann, sonst würde ich das mit dem Mädel, was böse guckt, weil sich der Freund nach der anderen umdreht, der FDP und der Humanistenpartei. Ja. Chris. Ja. Naja, okay, so viel dazu. Und apropos Tage der offenen Tür, sowas gab es hier bei der Bundesregierung wohl auch. Und da war nicht die Landeszentrale von irgendwas da. Also ich denke mal, die Bundeszentrale für politische Bildung war vielleicht auch da, aber auf jeden Fall waren diese Herrschaften hier vom No Hate Speech Movement, die waren da. Und da sehr durfte gut. Man dann ein ganz persönliches Statement gegen den Hass. Du bist aber ein Glück. Ganz persönliches vorgedrucktes Statement gegen den Hass. Ja, du durftest dir wahrscheinlich eins aussuchen von diversen vorgedruckten, ne? Weltfrieden Online Boah. Zum Beispiel. Und dann gleich dieser Text daneben. Ich fühle mich leer nach so einem Tag. Christian Urban ist Social Media Redakteur bei nordbayern.de. An manchen Tagen lässt ihn die schiere Menge an Hasskommentaren, die er zu Gesicht bekommt, nicht mehr los. Warum arbeitet der dann da? Wenn das für ihn psychisch belastend ist. Alter. Ja, ich denke mal, das wäre wahrscheinlich für jeden ein bisschen nervig, sich den ganzen Tag. Ja, Tempel belastend ist das sicher, aber wenn ich halt auch noch so dünnhäutig bin, wie sich der Christian Urban jetzt so anhört, dann würde ich das vielleicht einfach lassen. Ja, also mich stört daran größtenteils, dass sie das ja dann mit Sicherheit in dem Zusammenhang machen, so nach dem Motto, wir müssen jetzt irgendwas tun, damit der arme Christian nicht mehr so belastet ist oder so. Am besten die Kommentarspalten sperren oder was weiß ich nicht was. Mhm. Und das finde ich dann wiederum nicht so fein, ja. Weltfrieden Online. Läuft. Ja, gestern, weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, gestern ja doch, war diese wahnsinnig wichtige Demo in Dresden, wo ein Haufen Leute aus dem Westen dahin gefahren sind, und in Sachsen gewarnt haben von dem AfD-Wählen und dass nach Mario Sixtus bald Adolf Hitler wieder in ihrem Land umherschreiten wird, wahrscheinlich auch. Und das Lustige ist, dass es verboten war, auf dieser Kundgebung die deutsche Flagge mit sich zu führen. Okay. Und das haben wir auch schon öfter gehabt, das Thema. Und grundsätzlich kann man halt einfach nur sagen, das ist verblendet, die deutsche Flagge in irgendeiner, also Schwarz-Rot-Gold in irgendeiner Art mit Totalitarismus oder Nazis oder irgendwas zu verbinden, weil es immer die Farbe der Farben der Demokratie waren. Schon in 1832 hier, glaube ich, war es Hambacher Fest, dann die Revolution von 1848, Paulskirche, ist immer davon begleitet worden. Und selbst bei der Taz gibt es irgendwie noch Leute, die einen eigenen Kopf haben, was mich sehr freut, nämlich hier der Jan Feddersen, warum es ein krasser Fehler ist, bei der Dresdner und Halver Demo am Wochenende schwarz-rot-goldene Flaggen für unerwünscht zu erklären. Also nicht verboten, aber unerwünscht. Und, ja. Ja, und Linke glauben ja gern, dass diese deutsche Trikolore nur eine rechte Farbbedeutung hat, aber das ist historisch unzutreffend. Ja, es ist fahrlässig falsch. Nazis hassten Schwarz-Rot-Gold und das taten ihre Heldinnen des Dritten Reiches besonders, denn die deutsche Farbanordnung war eine der Republik, der Demokratie, der Nicht-Diktatur. Schwarz-Rot-Senf nannten sie in der Weimarer Republik diese Flaggenfarben. Senffarben als sprachlich offener Assoziationsraum für anale Angstfantasien. Und der Kaiser, er hatte dann nochmal eine andere Flagge, ne? Das war irgendwie, was ist das, Schwarz-Rot einfach oder so? Schwarz-Weiß-Rot. Schwarz-Weiß-Rot, ja. Ja, und wie gesagt, selbst bei der Taz merkt man, was die Anmelder da gab es ja auch dann ein bisschen Durcheinander. Der Ministerpräsident CDU in Sachsen hat halt nicht mit demonstriert, weil die Geschichte unter anderem von der Antifa angemeldet wurde. Es hat sich der Ali Utlu dazu geäußert, dass da wohl Leute von strikt konservativen muslimischen Verbänden gesprochen haben, die mit seiner Lebensweise ganz und gar nicht in Einklang stehen. Also ich von außen eine kleine Shitshow im Endeffekt. Also von den Besuchern her, weiß ich nicht, 30.000 maximal. Finde ich jetzt nicht so viel, wenn man weiß, dass 40 Busse und Sonderzüge aus dem Westen gefahren sind. Ja. Aber ich freue mich, dass jemand bei der Taz noch sowas schreiben darf. Moment, ne? Dass es auch durchkommt. Das sind dann so Alibi-Artikel, dass das Blatt nicht komplett schund wird. Habe ich immer so das Gefühl. Ja, also jetzt ist das neu, dass sie mal sowas zulassen. Ja, glaube ich auch. Ja, aber was so Schmutz, Schmutz, Schmutz, Schmutz, Schmutz, Schmutz, Dreck, Dreck, Dreck, Schmutz, einmal gut, Schmutz, Schmutz, Schmutz. Ja, das tolle Blatt, weißt du, so. Da. Ja, wie der Staat Online-Hetzer verfolgt. Das hier, ich dachte schon, das wäre wieder das gleiche wie beim letzten Mal, was, glaube ich, auch das gleiche Bild hatte oder so. Aber nee, das ist mal wieder ein neuer Artikel, aber er schlägt in die gleiche Kerbe hier von der Süddeutschen. Und man sagt mal wieder, es wird halt zu wenig getan. Und das erste Beispiel, was sie hier haben, ist, kurz nachdem ihr Facebook-Beitrag im Gerichtssaal des Amtsgerichts kam, verlesen worden war, brach die Verfasserin in Tränen aus. Ohne über Folgen nachzudenken, habe sie in einer Facebook-Diskussion über Kinder eben geschrieben, der gesamte Islam gehöre ausgerottet. So, und dafür ist dann die Polizei gekommen und die Dame wurde verurteilt für den Islam, also noch nicht mal irgendwelche Leute oder so, sondern der Islam. Erinnert mich dran, wie man bei die Deutschen sind eine Köterrasse argumentiert hat, dass das eine viel zu breite Masse wäre, die man da irgendwie... Bei Islam ist ja noch wesentlich breiter, es sind ja dann nicht nur 80 Millionen, sondern über eine Milliarde. Also ich glaube, aber dann müsstest du ja schon wieder die Menschen dir angucken, weil hier geht es ja, wie der Chris gesagt hat, es geht um Islam. Das ist, ich meine, was anderes haben die Revolutionäre in Moskau auch nicht gewollt. Die wollten auch alle Religionen ausrotten. Mhm. Ja, also das finde ich schon ziemlich beängstigend, dass wir so weit so schon sind. Ja, eigentlich schon. Man kann das sicher ja, kritisieren, diese Entscheidung, aber dass die Leute sich teilweise vor sich selber erschrecken, wenn sie mit den Kommentaren konfrontiert werden, das kann ich mir auch vorstellen, dass das doch auch häufig der Fall sein würde, wenn man sie konfrontieren würde, ne? Ja, aber wer denn einer von euch, es würde ja keiner von euch diesen Blödsinn schreiben. Also das ist halt auch leider, Naja, das, da ja. gibt man halt Leuten geladene Waffen in die Hand, die nicht vorne und hinten bei einer Pistole unterscheiden können und die schießen sich dann ins Knie halt. Ja. Ist halt auch saumäßig blöd. Ich meine, man kann doch auch Kritik halt auch anders ausdrücken, wenn man mehr als drei Gehirnzellen hat. Ja, das kann man, aber auf der anderen Seite so ein emotional aufgeladenes Ding. Warum braucht man dafür die Polizei im Haus? Also ich verstehe das Ja, nicht. man kann das auch unter emotionales irgendwie abbuchen, das stimmt auf jeden Fall. Da, wo sich jemand Ich finde aufgeregt das hat, der doch sich auch wieder vollkommen abregt oder so. ja, Mindestmäßig. so eine Art Affekt. Handlung. Ja. Ja, Du siehst irgendein Bild und bist dann richtig sauer und postest das dann halt ohne Also neu ist das nachzudenken. Ganze ja nicht, nur es hat eine neue Qualität. Ja, und zwar die Qualität, dass nicht irgendeine in Anführungszeichen geschädigte Person gesagt hat, hier, ich fühle mich dadurch diskriminiert, ermittelt mal, sondern dass die Polizei proaktiv vorgeht. Das ist die neue Qualität. Ja, das sind die wunderbaren Staatsanwaltschaften, ja, die wir ja unbedingt brauchen. Ja, sie gehen halt Streife, ne? Online und offline. Ja. Ja, andere Beispiele, die Sie hier drin haben, sind dann auf jeden Fall schon ein ganzes Stück nachvollziehbarer, halt mit irgendwas, dass Sie sich darüber freuen, dass der Typ da erschossen wurde hier, wie hieß er, von Lübcke. Lübcke, genau, so ein Kram halt, aber ja, und dann reden Sie hier darüber, dass es jetzt halt in allen Bundesländern irgendwelche Leute gibt, die rufen, ja, ganz besonders schön fand ich dieses hier. Sachsen könnte schon bald nach der Wahl ein ähnliches Projekt beschließen, hieß es von der dortigen CDU. Punkt. Auch Sachsens Linke äußert sich positiv. Also hier haben wir CDU und Linke pusten Querfront, ins gleiche Querfront. Horn auf jeden Fall. Ja. Das ist super Ideen. CDU und Linke sind sich einig, Meinungsfreiheit von den Leuten ist voll gefährlich. Tja, ich meine, über dieses Verfolgen statt nur löschen haben wir ja jetzt schon öfters Ja, berichtet. genau, ja. Das sagen sie auch noch wieder. Hier wird auch dieses Hate Aid erwähnt, auch in sehr positiven. Das war dieses Ding, wo die Leute da quasi jemanden an, also einen Rechtsanwalt irgendwie bezahlen und wenn da irgendwie was bei rumkommt, dann nehmen sie sich davon ein Stück für ihren Aktivismus. Gott, mit einem Namen wie Annalena von Hodenberg hätte ich natürlich auch Probleme mit dem Mobbing. Kannst du bitte noch mal einen ganzen Absatz nach oben scrollen? Da war nämlich ein Detail, was mich hier mit an Bord dürfte dann der Mitteldeutsche Rundfunk sein, der mit den Landesmedienanstalten seit Juni daran arbeitet, verfolgen statt nur löschen in seinem Sendegebiet zu initiieren. What? Ja, das ist ja diese Kampagne von der Polizei, die Ja, was hat denn erstens der hat sie in Berlin Mitteldeutsche gestartet oder Rundfunk damit Nordrhein-Westfalen. zu Auf tun? jeden Fall wird die jetzt halt Ja, auf nicht von der Landesebene Polizei, von der Landesmedienanstalt NRW. in NRW hat es angefangen, ja. Okay. Ja, aber warum, was ist das? Das ist schon wieder so ein Volkserziehungsding. Da läuft es mir kalten Rücken runter. Ich bin. Nee, ich mag sowas nicht. Denn die Polizei macht ihr Ding und die Medien machen ihr Ding, aber. Das ist aber damals liegt beim MDR doch auch die Gesamtverantwortung momentan für die ARD. Das wechselt doch irgendwie immer oder so. Und die Frau Wille vom MDR hat die, glaube ich, soweit ich weiß, zur Zeit. Okay, das Letzte, was ich Vielleicht als wusste, war vom Amtsvertreter. Bayerischen Rundfunk, der Typ, der mal Regierungssprecher war oder so. Aber es Ja, ich kann meine, sein, das dass ist es zur schon Zeit wieder wieder geändert das, hat. jeweils vor einem Jahr oder so, war das. Ich meine, Danisch hat mit der deswegen Kontakt auch, weil die eben gesamtverantwortlich war. Okay. Ja, und auch diese Stadt nur löschen. Ich meine, klar, allen möglichen Krempel kann man auch löschen. Oder muss man vielleicht auch, aber dieses nur, es gefällt mir auch schon nicht so richtig. Also. Wie ist es denn mit, wir haben ja jetzt laut Statistik 25% Menschen mit Migrationshintergrund im Land. Wie gehen diese Streifen auch in den türkischen Bereichen von Twitter gucken? Gehen diese Streifen auch auf russischen Social Media Auftritten Ja, da haben wir gucken? gleich ein Beispiel für. Okay. Das ist ein sehr witziges Beispiel. Nicht so, wie man erwarten würde. Also. Ja. Aber ja, tun sie scheinbar. Ja, das reicht auch eigentlich schon zu dem Ding hier. Jetzt was zum Thema Kommentare. Aber diesmal nicht im Internet, aber später dann doch im Internet. Der Kommentar oh vom Gott. Norddeutschen Rundfunk. Vom Südwestrundfunk. Vom Hessischen Rundfunk. Da hapert es schon ganz und gar. Was für ein Blödsinn. Wer A sagt, muss jetzt auch B sagen. Was für eine Zumutung. Der Rest ist Pillepalle. Gut so. Manche nennen ihn das Wort zum Werktag. Seit 41 Jahren gibt es den Kommentar in den Tagesthemen. Ja, also bei diesem Ding hier von Zapp geht es, wie wir gleich merken werden, um die Kommentare, weil ja da in letzter Zeit viele von denen für ziemlich viel Aufregung gesorgt haben. Unter anderem wurden die auch bei uns gefeatured. Ich glaube sogar ausnahmslos alle. Das waren ja dann so schöne Sachen wie verbietet mir mehr, ihr müsst mir mehr verbieten und hier und da dies und jenes verbieten, ne? Dieser ganze Kladderadatsch mit Hilfe, Hilfe, ich bin zu frei, bitte tu was, lieber Staat. Und ja, aber das was, wie und warum, das wird hier so ein bisschen ausgelassen, deswegen schon mal als kleine Einordnung von mir. Doch selten hat er so viel Widerhall gefunden wie diesen Sommer. Immer wieder schreiben die Zeitungen von Empörung über einen Kommentar oder machen Schlagzeilen, zum Beispiel mit der Wut über einen Klimakommentar. Lorenz Beckert vom WDR kommentierte Ende Juli und bekannte freimütig: Ich bin Konsumjunkie. Und er forderte inständig: Macht Fleisch, Autofahren und Fliegen so verdammt teuer, dass wir davon runterkommen. Wenn du so peinlich sind, dann kriegst du auch peinlich schlechte Kommentare. Ne? Wenn die so peinlich sind, dann kriegen sie immer schlechte Kommentare. Ich weiß nicht. Was soll das auch für ein Kommentar sein? Denn, also, wenn man ihn so provokant gestaltet, warum wird dem kein Echo zugebilligt? Ja. Man provoziert und dann kommt man mit der Antwort nicht klar, mit der Reaktion. Room von Tagesschau und Tagesthemen liefen daraufhin die Kommentarspalten über. 2.500 Einträge allein auf Facebook. Das war Spitze diesen Sommer. Bemerkungen wie diese. Erstmal öffentlich-rechtliche Sender abschaffen und ihnen das Arbeitslosengeld streichen, das spart eine Menge CO2. Ja. Zwei Wochen zuvor sogar eine Morddrohung gegen die Ja, und was genau ist daran zu beanstanden, wenn das jemand sagt? Die also das ist ja wirklich perfide. Da ist ja nichts, außer dass derjenige sagt, okay, ich bin nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk organisiert ist. Und ich hätte gerne, dass wir das neu organisieren. Dass er sagt, kein Arbeitslosengeld geschenkt. Aber grundsätzlich drückt er nur aus, dass er unzufrieden ist. Und das ist völlig in Ordnung. Aber es gibt voll viele Länder, in denen Arbeitslosengeld ausläuft. Also selbst das ist noch nicht mehr im Rahmen, wo es jetzt wirklich böse wird. Also es gibt doch Länder, wo du gar kein Arbeitslosengeld bekommst. Ich würde auch mal tippen, dass das wahrscheinlich so auf die Spitze getrieben ist, so als kleinen Spiegel für dieses Ganze, so macht es doch einfach so teuer, dass es wir uns nicht mehr leisten können und so weiter und so fort. Na, also, ja. Vielleicht macht den Rundfunkbeitrag einfach so teuer, dass wir uns nicht mehr leisten können. Das ist jetzt schon so. Kommentar in den Tagesthemen. Der WDR erstattete Strafanzeige. Warum so scharfe Reaktionen? Ein Phänomen dieses Sommers? Ich glaube ehrlich gesagt, dass ein Tagesthemenkommentar sich überhaupt gar nicht davon heute unterscheidet, von dem, wie er früher war. Wir haben nach wie vor analytische Kommentare, die gibt es immer noch. Und wir haben sehr. Ich habe schon eine Menge Kommentare gesehen, auch schlechte Kommentare und gemeine und niederträchtige und so. Aber eine Morddrohung habe ich noch nirgendwo gesehen. So doof war eigentlich noch keiner. Deswegen so richtig glaube ich das nicht. Und was ich dann als Beispiele bekommen habe, weil ich habe mich da bei Zapp auch mit den Leuten in den Kommentaren ein bisschen angelegt, war irgendwie sowas wie, ja, man sollte die und die ausrotten oder so. Ja, ist keine Morddrohung, ne? Das Ding ist, mir hat mal ein Journalist gesagt, dass es in der Redaktion bei ihm hieß, dass wenn du noch nie eine Morddrohung erhalten hast, dann hast du dich noch nie angestrengt beim Kommentarschreiben. Ja, also das war auch halt das, was mir mal ein Journalist erzählt hat, wo es halt hieß, dass das sozusagen das Toi, Toi, Toi ist, dass wenn du das erreichst, dass du dann sozusagen im Club in Anführungszeichen bist. Ja, das bestätigt für mich aber eher meine Meinung, dass ich, dass die Journalisten da so ein bisschen einfach gegen das Internet agitieren, weil das ihr größter Konkurrent ist immer noch. Ja, zum Teil sicherlich auch das, aber ich glaube, dass schon irgendwie das irgendwie Morddrohungen gibt, sowieso die ganze Zeit pausenlos gegen Leute, die halt im öffentlichen Bereich stehen. Ja, es gibt noch blöde Kommentare, so Politik auf jeden Fall. Machen und so mit Sicherheit. Also schon alleine, weil ich meine, wenn jetzt irgendwelche Verwirrten einen Brief schreiben, dann kann die ja auch keiner dran hindern. Ne? Also. Und das Ding mit den Verwirrten ist, du hast halt auch ein riesengroßes Exposure, wenn du 100.000 Menschen erreichst. Ja, 1% davon ist zum Beispiel schizophren. Wenn da einer gerade seine Tabletten nicht genommen hat und ein bisschen Kuku ist und dann dir eine komische Antwort schreibt, dann brauchst du als Journalist deswegen auch nicht gleich an dir an der Wand hochzulaufen. Also ich meine nur sozusagen von der Statistik her, also sobald du 100.000 erreicht hast, das sind 1.000 Leute, die Wahnvorstellung haben. Meine Güte. Weißt du? Und ich sag das mit Liebe zu den Wahnsinnigen, aber ich meine nur, von der Kommunikation her kannst du, wenn du im Hunderttausender-Bereich bist oder im Millionenbereich bist, erwarten, dass da auch ein paar Mörder und ein paar Psychopathen drunter sind. Also ja, man sollte meinen, dass sie mit einer größeren Bandbreite zurechtkommen oder so, ja. Ja, Berufsrisiko. Und in der Regel passiert ja auch nie was wie mit dem Lübcke. In der Regel. Also sehr stark meinungsorientierte Kommentare mit einer klaren Positionierung, die gibt es. Gab es früher schon, die gibt es heute auch noch. Da hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass sich die Mechanik in den sozialen Medien verändert hat. Meinungen sind Gold in den sozialen Netzwerken. Viel geklickt und geteilt. Und bestimmte Themen laufen besonders gut. Immer wenn das Thema AfD, Flüchtlinge und derzeit auch Klima das Kommentarthema ist, dann kann man davon ausgehen, das wird später auch im Netz extrem stark und mit der entsprechenden Positionierung dann eben auch diskutiert. Und wie sieht das dann aus? Kriege ich das Gold dann ausgezahlt? Oder kriege ich Geld überwiesen? Oder das ist so eine Ingame-Währung. Die kannst du nur in dem Spiel umtauschen in Ansehen. Oh Mann, oder so. Oh Mann, was für ein Geschwätz! Wer schreibt denn sowas? Ja, und außerdem, ich meine jetzt gerade bei den Beispielen, die wir halt kennen, ne? Also das Thema AfD, ja, ich meine, wenn ich mich hinstelle und sage, die Nazis sind wieder da, tralala, dass das Leute da aufregt, ist sicherlich auch klar. Ob das jetzt zu Recht oder zu Unrecht ist, ist eine andere Frage, aber dass es auf jeden Fall jetzt nicht so offensichtlich ist, wie manche Leute das vielleicht meinen, sollte eigentlich klar sein. Und genauso wie wenn ich mich hinstelle und sage, so ja, Fleisch, das braucht doch eh keiner, mach das mal teuer, so. Es hört ja nicht nur Junkie. Aber Tralala. Chris, es hört ja nicht nur beim Fleischessen und dann beim Madenburger oder beim Veggie-Burger auf, sondern wenn du den Klimaschutz richtig umsetzen möchtest, hast du halt für Leute, die 1.500, 1.900 Euro verdienen, nochmal im Jahr, also 1.000 Euro, 1.000, 2.000 Euro, die du zahlen kannst für Umweltschutz nochmal obendrauf. Also wenn die ganze Umweltpolitik so umgesetzt wird, dann heißt es, dass sozusagen der Mittelstand und Armut und der Unterstand, dass die alle verarmen werden. Also dass da ordentlich an Geld abgezogen wird. Also dass das nicht nur, das sind nicht nur die Bürger, sondern das kostet alles einen Haufen Geld. Also dass da die Leute aggressiv werden, wenn man ihnen sagt, hey, du hast jetzt 100 Euro weniger im Monat und die kommen gerade so über die Runden mit 1,8 oder so, weiß nicht. Ja, da kann man schon nochmal sehen. Was ja jetzt konkret in diesem Ding ja auch geframed wurde, war ja diese Sache von wegen, ich bin ein Konsumjunkie, bitte hilf mir, Vater Staat, so nach dem Motto, weil ich es nicht gebacken kriege. Ja, und tut mir leid, also dass man sich darüber aufregt, kann ich schon verstehen. Dass man irgendwelche Morddrohungen schickt, ist natürlich nicht in Ordnung. Aber dass das ein heißes Eisen ist, und das ist ja auch schon wieder das Ding, das haben wir ja so oft schon gesehen. Es wird ja jetzt wieder alles in einen Topf geworfen und dann wird irgendwie so getan, als wären das irgendwelche Kampagnen oder so ein Kram. So sagt der Motto, ja, denk da mal drüber nach. So, immer wenn wir Klima sagen oder AfD, dann kommen die alle an hier. Und diesen Krempel, ne? Also komplett verkennen, ja, was man eigentlich gemacht hat, indem man irgendwelchen Humbug redet und sich dann darüber beschweren, wenn die Leute auch irgendwelchen Humbug reden in ihren Kommentaren. Kommentare kommentiert und so nach dem Motto, ja, jetzt hat sich das geändert, soziale Medien, hier der Pöbel redet jetzt wieder auch Worte. Irgendwas. Ja. Jo. Das tut mir leid, das riecht schon so ein bisschen so, liebe ZAP-Redaktion. Durch die sozialen Medien hört man jetzt direkt, was der Pöbel sagt, das widert mich an, dass diese Menschen sprechen können, mich ansprechen. Weißt du, so kommt mir das rüber. Und wenn dann noch der oder die Kommentatorin im Netz bekannt ist, dann schlägt die Empörungswelle noch höher. Bei Isabel Chayani vom WDR ist das so und auch bei Georg Restle und Anja Reschke. Aber wie schafft es die Empörung aus dem Netz in die klassischen Medien? Die klassischen Nachrichtenmedien beobachten sich. Was ist das für eine dumme Frage? Ja, sie machen es gerade, ne? Sie machen genau das gerade. Sie bringen die Social Media News in die normalen Nachrichten. Herzlichen Glückwunsch. Für null Selbstreflexion. Ja, und auch da wieder. Ich meine, diese Persönlichkeiten, die haben wir ja auch schon an vielen Stellen beleuchtet. Die Sachen, die so sonst von sich geben. Ein Restle, dieses Ding von wegen, wir sind in Ausnahmesituation und diese Sache von wegen, wir müssen es nicht mit irgendwas gemein machen. So, das geht jetzt alles nicht, weil wir ja in einer Ausnahmesituation sind. Und ja, tut mir leid, Herr Restle, dann nehme ich das aber auch alles nicht ernst, was Sie da an Journalismus machen. Und ja, Frau Reschke, das war ja letztens erst was war dieses Talkthema nochmal? Ich habe das schon wieder vergessen. Aber lauter so ein Krempel halt und auch nicht verstehen. Hass. Ja. Zunodas. Und die Chayani, ich glaube, die haben wir nur einmal hier gehabt. Das war dieses Ding mit dem goldenen Spruch, wo sie irgendwie meinte, so der Bundespräsident hätte schon mal sagen müssen, irgendwie wir sind ein Einwanderungsland oder irgend so ein Kram. Ja, mit mehr Symbolpolitik war ja, das. Ja, genau, sie wollte mehr Symbolpolitik. Ja, genau. Irgend so ein Kram halt. Ne? Klar, das ist alles in Ordnung so. Und wenn mir die Leute irgendwie begegnen würden auf der Straße, dann will ich denen jetzt auch nichts machen irgendwie. Oder die da groß nerven oder so. Und ich wünsche denen auch allen ein langes und erfülltes Leben. Aber die müssen halt schon einsehen, dass viel von den Kram, die reden, halt eben Quatsch ist, an dem man sich auch stören kann. Nein, doch. Oh. Dass die Leute auch Quatsch erzählen. Ganz können. Genau. Die schauen genau, wo auf Facebook, auf Twitter gerade besonders viel los ist und berichten dann darüber. Das Problem aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht daran ist, dass die Nachrichtenmedien damit so ein bisschen den Fehler machen, soziale Netzwerke für den Puls der öffentlichen Meinung zu halten. Das sind sie aber nicht, denn ein Großteil der deutschen Bevölkerung ist da immer noch nicht sonderlich aktiv. Ja, genau. Und was ihr seid, erst recht nicht der Puls der öffentlichen Meinung. Das fand ich auch super genial, diesen Spruch von wegen so, ja, die müssen sich mal vor Augen führen, dass sie nicht Puls der öffentlichen Meinung sind. Ja, aber ihr oder was? Irgendwelche Leute, die da in sozialen Netzwerken was schreiben können, was ihr dann lesen müsst, die sind nicht Puls der öffentlichen Meinung, aber ihr oder wie? Ich finde es total lustig mit dem Puls der öffentlichen Meinung. Bei der Trump-Wahl waren die ganzen Medien sich einig, dass die Hillary gewinnt. Und aufgrund von Analysen der sozialen Medien, da habe ich Geld auf Trump gewettet und einen fünfstelligen Betrag gewonnen. So viel zum Thema Puls der öffentlichen Meinung und Medien und läuft. Auch dieser Fehlschluss, der da drin steckt, dass alle, die nicht auf Social Media gegen irgendwas sind, dass die alle dafür sind. Oder umgekehrt. Das ist auch so. Nur weil die keinen Social Media Account haben, sind die nicht deiner Meinung, Mädchen. Auch so ein Zeitungsleser muss nicht unbedingt bei allem zustimmen, wenn er das liest morgens. Es gibt sogar welche, die haben schon ihre Zeitung wieder abbestellt, ne, habe ich gehört. Große Zeitung sterben. Ja, ja. Diese Woche wird ja auch nicht mehr gedruckt. Dort politisch äußern. Plötzlich reden dann alle über einen Tagesthemenkommentar, den viele gar nicht gesehen haben. Ja, alle nicht jeden gesehen Werktag haben. Um 14 Uhr. Das ist eine Unterstellung. Sonst das sind ja nur 5 Sätze, meine Güte. Die kann man nicht mehr lesen. Ja. Nein, man muss es doch so framen, dass das, was dann Protest und Geschrei da ist, absolut nicht legitim ist. Und ja, das Beste, was man machen kann, ist, man behauptet, dass die Leute das Medium gar nicht konsumiert haben, über das sie sich unterhalten. Es sei denn, sie haben es bei uns gesehen, weil da haben sie es auf jeden Fall gesehen. Dann. Wir spielen das ja unverschämt, ne? Unverschämt und dumm. So werden die dargestellt. Uhr sprechen die Redakteure der ARD in einer Telefonschalte miteinander und stimmen ab. Erstens über das Kommentarthema. In die Runde gefragt, gibt es weitere Vorschläge? Und zweitens darüber, wer kommentiert. Dann wird abgestimmt. Dann lese ich mal durch. Im Original O-Ton. Ja, schlecht. Und ich meine auch, dass dieses Ding mit dem, und wir reden da jetzt in der großen Runde drüber, das soll wahrscheinlich suggerieren, dass das alles total da eine Meinungsvielfalt irgendwie reinkommt oder so in diese Sache. Aber ich denke mal, das wird eher dazu führen, dass das da Gruppendruck auch irgendwie ist und so. Steffi, denn dann einverstanden? Ja, also ich meine, könnt ihr euch das vorstellen, dass da irgendjemand sitzt und sagt so, ja, ich will jetzt mal hier einen Kommentar machen, wo ich irgendwie sage, so, das mit diesem Flüchtlingskram, das war da waren wir vielleicht ein bisschen zu euphorisch, da überwiegen vielleicht doch irgendwie die Nachteile und da muss man irgendwie mal gucken. Naja, allein durch die Mitarbeiterauswahl kommt das ja nicht vor. Ja. Da bin ich mir sicher, da hast du ja absolut recht. Und auch, warum hier nachgestellte Szene, warum... Die sind doch beim gleichen Verein. Warum können die das nicht mit den Kollegen einfach mal mit der Kamera ein paar Sekunden filmen, wie es echt abläuft? Ja, weil es wahrscheinlich nicht so abläuft. Ich meine, da kann man ja wirklich nur spekulieren. Wie schlimm läuft das da ab? Haben die da einen ziemlich durchgreifenden Chef, der einfach immer die Themen vorgibt und keiner kommt zu Wort, dass sie das hier mit so einer nachgestellten Szene irgendwie... Laienschauspielerisch. Ja, ich denke, das geht das schon los, wenn du dich dann vorstellst, denke ich mal, dass du das, ja, ich meine, die wollten das wahrscheinlich schnell durchhaben, die Nummer, ne, also und deswegen haben sie es gemacht, ich denke mal auch, das wird höchstwahrscheinlich einfach als, ja, weil es einfach ist, so gemacht worden sein, ja, aber ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Themen sich daraus ergeben, genau aus den Leuten, die da halt schon sind, den Meinungen, die sowieso schon haben und auch das, was sie halt denken, was die anderen denken und so, ne, wie sich das in solchen Situationen halt eben ergibt. Ne, also, eine Sache, die ich mal mitbekommen hatte, es wird ja teilweise nach Proporz vergeben, dass die verschiedenen Landesmedienanstalten halt die Kommentare, also dass die Leute entsenden, die dann die Tagesthemen-Kommentare sprechen, dass jede Sendeanstalt auch mal vorkommt. Und da kann es ja mal vorkommen, dass einer so ein bisschen dem redaktionellen Prozess entweicht. Aber darauf wird hier ja auch nicht eingegangen. Aber vielleicht kommt das noch. Im Sommer 2015 stimmten die meisten für Anja Reschke als Kommentatorin. Ihr Thema: Flüchtlingshetze im Netz. Dagegenhalten, Mund aufmachen, Haltung zeigen, öffentlich an den Pranger stellen. Und plötzlich stand sie selbst am Pranger. Ja, das ist doch nicht in Ordnung. Ja, die Forderung ist doch nicht in Ordnung, irgendwelche Leute in den Pranger zu stellen, verdammte Tat. Ja. Aber scheinbar schon, ne? Auf der Seite schon, weil es ja für das Gute. Ja, ja. Ne? Vor allem, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Natürlich stehst du auch mal am Pranger. Du bist nicht nur beliebt. Was ist das für eine Erwartungshaltung von der Gesellschaft? Das ist kindlich naiv. Und im nächsten Kommentar geht sie dann gleich auf Trump los und gibt ihm alle möglichen Adjektive und so mit. Das ist halt, it's okay when we do it. Ja. Schon sagen, ich bin mit ihrer Meinung nicht einverstanden und dagegen argumentieren, aber da war auch wirklich wahnsinnig viel Wut und Hass drunter und derbste Beleidigungen bis hin zu, keine Ahnung, Vorstellungen, wie ich vergewaltigt würde oder wie ich ermordet würde oder was mir alles passieren würde, also schon sehr krass. Ja, aber dabei ist Hass auf mit aller Liebe, aber auch bei Beleidigung, manche Leute können sich halt nicht so gut ausdrücken. Die wollen Negativität ausdrücken und manche können sich einfach nicht so gut ausdrücken, weil es einfach nicht ihr Niveau ist und dann schreiben die halt was Beleidigendes. Da braucht man dann auch nicht drüber rumheulen. Es gibt halt auch Menschen, die nicht so klug sind. Das ist dann, weiß nicht, Klassismus, weil man durch Bildung den IQ erhöhen könnte oder so, ich weiß es nicht. Aber manche Leute, bei denen ist halt einfach nur eine Beleidigung da und das war's und mehr kommt da nicht und die können sich nicht so gut ausdrücken. Und die Leute, die sich gut ausdrücken können, die einen YouTube-Videos machen oder Blogs schreiben, die werden ja aus Google rausgeworfen und rumzensiert. Also, na, wie sollen sich denn die Öffentlichkeit denn irgendwie zu Wort melden? Kommentatoren, kein ganz neues Phänomen. Keine Frage. Unser Klaus Bettnartz vom WDR stand nach einem Tagesthemenkommentar sogar unter Polizeischutz. 1996 hatte die türkische Zeitung Hürriyet dazu aufgerufen, ihm eine Lektion zu erteilen. Aber ich möchte jetzt bitte die Leute, die den Bettnartz nicht kennen, nicht glauben, dass der in der Tradition irgendwie, dass die Restle, Reschke, Shayani, dass die in irgendeiner Tradition mit diesem Mann stehen, weil das war ein echter Journalist, der sich was getraut hat. Weißt du das, was er gesagt hat? Weil ich weiß es nämlich nicht und sie verraten es ja auch nicht. Nee, ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber das reicht ja oft genug schon. Ich meine, Rudi Carrell hat damals einen Witz gemacht über den Ayatollah, der mit BHs beworfen wurde, ja, und wurde auch so behandelt. Also er wird wahrscheinlich irgendwas gesagt haben, was irgendeinem Mullah nicht gefallen hat, keine Ahnung. Ja, und das ist ja auch kein, warum nehmen die hier ein Beispiel für 1996? Sind die hängen geblieben? Ich meine, nur sagen, vor zwei Jahren mit Böhmermann brandaktuell, hallo? Ja. Ja, der hat ja keinen Kommentar in Tagesthemen gesprochen, deswegen haben sie den Typen wahrscheinlich genommen. Also jetzt hier über Kommentare in Tagesthemen reden. Nur damals gab es noch keine sozialen Netzwerke. Nicht jeder konnte sofort seinen Protest raushauen. Aber dieser... Ja, ich bin mir auch sicher, wenn das in der Hürriyet gestanden hat, hätte sofort jeder seinen Protest rausgehauen. Genauso wie mit der Reschke und den anderen jetzt. Im Leben nicht. Der Protest wandelt sich gerade. Es wird nicht mehr ganz so offen gehatet wie in den vorigen Jahren. Es wird noch viel Hass. Es wandelt sich. Das ist doch ein interessanter Fakt, oder nicht? Und die Aussage ist dann Unverschämtheit obendrauf. Also die Leute sind freundlicher geworden und man bewertet es als perfide Taktik. Das finde ich eine Unverschämtheit, echt. Vor allem die ganzen sozialen Medien, denen ist doch allen der Arsch auf Grundeis gegangen mit der Trump-Wahl und mit Brexit. Seitdem haben die doch, weiß ich nicht, China 2.0 Internet-Taktiken ausgelebt wie noch und nöcher. Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt ruhiger geworden sind, aber auf jeden Fall haben die Tech-Konzerne die Zensurschraube hochgedreht und wir haben ja auch das Netz-DG bekommen und so. Ja, klar, haben sich die Leute auch ein bisschen zurückgenommen damit dadurch, das glaube ich aber schon. Viele Leute dann eher nicht so schlimme Sachen geschrieben oder so, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Aber das ist natürlich eine perfide Taktik. Genau. Es wird noch viel Hass ausgeschüttet. Die Strategie ist allerdings perfider geworden. Es passiert jetzt nicht mehr durch direkten Hass, dadurch, dass bestimmte rassistische Äußerungen in Kommentaren vorkommen. Das gibt es zwar noch, aber es ist eher zu einem Randphänomen geworden. Stattdessen werden bestimmte Kommentare von Usern geliked. Die bekommen einen Daumen hoch oder einen freundlichen Smiley und erscheinen dann böse in den Kommentarspalten unter unseren Postings an der Stelle 1 oder 2. Bestimmt. So. Wow, der Junge kann Social Media beschreiben. Das ist ja böse. Dafür muss er bestimmt 18 Semester studieren und darf jetzt bei der Tagesschau sitzen und auf zwei Monitore gucken. Das ist jetzt perfider geworden. Die Leute liken das jetzt. Ja. Die Person likes. Der Pöbel, der liked die Worte vom anderen Pöbel. Das ist perfide. So was auch. Das ist ein Hass-Like. Ja. Das sind Leute da und denken sich, oh, ich hasse es. Like. Das ist ein Hate. Nein, aber das ist ja auch das Ding, wenn jetzt weniger Leute kommentieren, das ist, was ich vorhin meinte, mehr Leute, die sich weniger gut verbal ausdrücken können, die liken jetzt einfach nur einen Kommentar von jemandem, der sich besser ausdrücken kann, anstatt selber zu schreiben, du Huso oder so. Ja, und ich weiß nicht, ob jetzt Huso im Internet stehen muss, aber wie gesagt, es gibt halt auch Leute, die gucken sich das an, die sind nicht so feinfühlig mit der Sprache. Ja, man muss ja nicht gleich alles im Keim ersticken, nur weil er meiner was Falsches sagt oder so, sich nicht so geschickt ausdrückt, finde ich. Ja, das ist genau. Schön, dass, eigentlich schön, dass die Leute den Mut entwickeln, da immer wieder, ne, sich den Text zuzuwenden sozusagen. Das ist ja doch ein bisschen aus der Mode gekommen gewesen, mit Filmen und so weiter, Computerspiele. Ich möchte kurz noch nachschieben, der Bednarz hat damals gesagt, anlässlich von Krawallen von Kurden in der Türkei, dass die türkische Regierung und ihr völkermörderischer Kurs gegen die Kurden halt an den Spannungen schuld sind und wurde dafür unter anderem von der Hürriyet wurde gefordert, ihm eine Lektion zu erteilen. Ja, also das ist eine Aussage, die noch ein bisschen Hand und Fuß und auch ja eine politische Härte hatte, ne? Ja, und er hat sich nicht gegen die eigenen Leute nur geht. Ja. Bestimmte Kommentare werden regelrecht hochgevotet. Sie bekommen so viele Likes, dass sie weit oben in den Kommentarspalten landen. Nein! Und dann sieht es so aus, als seien sie die vorherrschende Meinung. Hier ist das erste deutsche die sogenannten Dis-Hates. Oh, meine Güte, dass du die Kommentare unter einem Artikel, das ist nicht unbedingt eine repräsentative Infratest-Umfrage ist der Bevölkerung. Wow, wow. Ja, aber auch dazu muss ich ganz ehrlich nochmal sagen, ich glaube, das hat einen Grund, warum sie jetzt kein Beispiel einblenden. Weil ich gehe fest davon aus, dass die Sachen, die da, weil, also jedes Mal, wenn ich irgendwo nachgucke, sind die Sachen, die da ganz oben stehen, nicht ich hasse dich, stirb oder irgend sowas. Sondern ganz vernünftige Sachen. Ja, es gab ja sogar schon den Vorwurf, dass sie seriöse Kommentare löschen und nur die Hate Speech stehen lassen. Das Ziel dabei, die. Ja, das denke ich jetzt auch aber nicht, weil so viel Hate Speech habe ich da jetzt auch nicht gelesen bei dem Krempel von den Sachen. Meistens sind aber auch die am höchsten geboteten Sachen irgend sowas wie, ja, voll gut oder irgend sowas, ne, irgendwas Positives eigentlich. Oder irgendwelche Sprüche wie von, oh, ich weiß ganz genau, was jetzt hier wieder alles drinstehen wird. Irgendwelche Reichsbürger oder so oder sowas halt. Das aber das, auch das stimmt, da bekommt da gar nichts. Ne? Das sehe ich aber auch voll oft einen Kommentar, dass sich darüber aufregt, dass wieder voll viele negative Kommentare da sind und dann scrollst du und findest nichts und denkst dir so, ja, was weiß ich. Ja, ja, finde ich auch. Stehe ich auch nicht so richtig. Ah, der Schluss war noch ganz gut. Schade. College grades AI to identify hate speech. Turns out minorities are the worst offenders. Buhu. Ja, hier geht es generell um ein Phänomen, dass ja auch Colleges gewisse Systeme laufen haben, die jetzt schon genutzt werden, um ihre Studenten quasi zu überwachen, was die auf Social Media Sachen posten und ob das problematisch sein könnte. Da geht es aber auch um so Sachen wie Teilen von geistigem Eigentum, von irgendwelchen Examen vor den Prüfungen oder sonst was. Aber bei vielen von diesen Algorithmen ist halt aufgefallen, dass halt gewisse Identitätsgruppen stärker geflaggt werden als andere. Hier geht es ganz konkret darum, um den Unterschied zwischen normal englischer Sprache, wie es hier bezeichnet wird, und afroamerikanischer Sprache. Ja, und ja, das ist natürlich auffällig, dass da gewisse Kriterien genannt sind, was alles Hate Speech ist. Ja, ich denke mal, die Kriterien, die kennen wir alle, ne? Und dass im normalen Sprachumgang unter Afroamerikanern das halt immer wieder solche Flags auslöst. Und ja, wer hätte es gedacht? Und Nummer zwei, jetzt wollen die halt dazu übergehen, dass halt die Algorithmen anders programmiert werden. Dass halt diese Idiosynchronicities, die diese Leute haben, nicht mehr in diesen Algorithmen berücksichtigt werden. Ja, also hier geht es im Endeffekt um ein Paper, was diese Algorithmen analysiert und halt diesen Bias analysiert und sagt hier, das liegt nicht daran, dass es Realität ist, sondern das liegt daran, dass wir die falschen Kriterien haben und wir müssen halt einerseits noch viel diversere Projektentwicklerteams haben, um dem Herr zu werden, und dann müssen wir die Kriterien halt entweder so auslegen, dass diese Sachen generell nicht geahndet werden. Ja, also das offensichtliche Beispiel lasse ich jetzt mal weg, aber ich sage jetzt mal, wenn zum Beispiel ein Weißer als Cracker bezeichnet wird, ja, dass das beispielsweise dann nicht als Hate Speech gelten würde, obwohl das ja eigentlich unter die Regeln fallen würde. Ja, und ja, aber Moment mal, ist das dann auch, wenn ich jetzt sagen würde, Ho, wäre ich auf der richtigen Seite, und wenn ich mir als Whore betitel, bin ich dran? Das heißt, die Leute müssen dann alle nur die Flüche von den Minorities lernen, um ja, aus der. Also die Kriterien, wenn man sich mal wirklich die Kriterien anguckt, die sich angeguckt haben, die sind meiner Meinung nach immer noch viel zu streng, aber die sind einigermaßen gerecht gegenüber allen. Ja, dass halt beispielsweise auch ein Begriff wie Cracker, was ein abwertender Begriff gegenüber einem Weißen ist, dass der halt auch als Hate Speech gezählt wird. Ja. Aber ich denke mal, es geht halt hauptsächlich um, wenn irgendwelche Leute sich gegenseitig als Homies und als Nigger und sonst irgendwas bezeichnen, ja, dass das halt oftmals gefleckt wird und dass solche Worte dann halt entweder rausgenommen werden sollen aus dieser Hate Speech Datenbank, oder dass halt, es gibt es, es wird vorgeschlagen, man könnte das anhand des Satzbaues halt wirklich abschätzen, so wie du es vorhin gesagt hast, Mars. Ja, je nachdem, wie das Wort geschrieben ist, ob du jetzt whore oder ho schreibst, ob das eine dann gezählt wird und das andere nicht. Aber es wird selbst in dem Paper wird selber gesagt, ja, nee, das wäre zu kompliziert. Also wollen sie eine AI programmieren, die die Hate Speech von Minorities übersieht und feststellt, dass Weiße rassistisch sind? Ja, also wie gesagt, ich finde das Ganze viel zu weit gefasst, ja, aber nochmal, die Grundlage ist einigermaßen fair, weil halt solche Begriffe auch darunter zählen und gerade der Vorschlag, solche Begriffe dann einfach rauszunehmen, ja, spricht Bände. Ne? Aber wenn ich hier unten lese, ich ja zum Beispiel auch, the study also revealed that black-aligned tweets are sexist at almost twice the rate of white-aligned tweets. Ja, ich habe mir jetzt nur ein Beispiel für Hate Speech rausgegriffen. Da geht es nicht nur, da geht es auch um Transfeindlichkeit und alles, was wir, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir kennen ja die Regeln hier. Ich muss ja nicht alles runterbeten. Ne? Ja gut, aber sowas kannst du ja nicht wegdiskutieren, indem du irgendwie... Obwohl doch, klar, wenn die dann nicht mehr da sind. Das ist ja der Punkt. Die wollen es mit dem Paper wegdiskutieren, indem die sagen, wie werden wir dem Herr? Ne, weil wenn wir jetzt die, weil der Punkt ist ja der, die Machine Learning und AI-Systeme, die gibt es ja jetzt noch nicht. Die werden ja aufgebaut und die beziehen sich dann auf die ganzen Systeme, die es vorher gibt. Und die meinen ja, wenn wir jetzt Entwicklerteams haben, die halt selber voreingenommen sind, weil die einfach aus gewissen Identitätsgruppen kommen, dann kann das sein, dass später diese AIs halt auch diese Vorurteile haben und um das zu verhindern, müssen wir jetzt die Entwicklerteams diverser machen. Das ist ein Teil der Empfehlung. Diese Frage kann nur diese Frage kann nur einer beantworten und ich spreche von niemand Geringerem als dem Computer, der nach mir kommt. Ja, viel Spaß. Der Extremismus der Mimi-Mitte. Der Totalitarismus kommt auf den Samtpfoten des Konformismus. Werden wir tatsächlich von Hate Speech überflutet? Ich muss mir kurz meine Notizen raussuchen. Das ist ein wunderbarer Kommentar. Nicht die Mitte. Ja. Entschuldigung. Bitte. Nicht die Mitte wandert zu den Extremen, sondern die Mitte wird selbst eine extreme Kraft. Druck betankt mit Moral, parteiübergreifendem Einsatz gegen das Böse in der Gesellschaft und vor allem im Netz, dem der Bürger schutzlos ausgeliefert ist und das die Demokratie bedroht. Sie bildet einen politisch, wissenschaftlich, kulturbetrieblich medialen Komplex. Die Extremisten der Mimi-Mitte sind die Nomenklatura der repräsentativen Demokratie. Ihre Rahmenerzählung ist folgende. Der Bürger ist im Netz schutzlos, jeder Art von Information ausgeliefert. Da gibt es Fake News, Verschwörungen, Lügen, Rattenfänger und Bullshit, die der Zusammenhalt der Demokratie gefährden. Deshalb braucht es den Mimi-Mitte-Rex-Extremisten, der den Bürger mittels Netzwerkdurchsetzungsgesetz vor abseitigen Ansichten schützt, ihn mit Framing-Botschaften richtig kalibriert und mit Nudging zum Guten missioniert. Was ich irgendwie lustig finde an dem Kommentar, dass, also, wir haben ja sozusagen eine starke Entwicklung Richtung mehr politischer Korrektheit. An sich ist aber in den Grundfesten der Demokratie festgeschrieben, dass ja die Öffentlichkeit so ein bisschen so ein Wind von psychologischer Kriegsführung immer mitschwingt. Weil du ja immer verschiedene Fraktionen hast, verschiedene Parteien und dann sozusagen bestimmte Punkte nie vollkommen löst, wie zum Beispiel soziale Gerechtigkeit oder wärst du das Renteneintrittsalter, dass du das mit jedem 3 Monate mehr länger leben, 2 Monate oder 1 Monat länger arbeiten hochziehst, sondern die Sachen, die werden immer neu verhandelt. Dann hast du die verschiedenen Parteisoldaten, die ihre verschiedenen Phrasen dazu raushauen. Und dann hast du sozusagen immer verschiedene Ansichten und eigentlich einen Kampf um das Ansehen des Bürgers. Nur was wir in den letzten Jahren sehen, ist halt die Progressiven, die halt immer stärker werden und diesen politisch, wissenschaftlich, kulturbetrieblichen, medialen Komplex scheinbar überall kapern tun. Und mir hat der Kommentar bei der NZZ gefallen. Allerdings muss ich immer sagen, wenn ich was lese und mir das gefällt, dann gefällt mir das immer nicht. Ich bin lieber wütend auf die Zeitung. Deswegen lese keine NZZ. Also lest sie schon, aber ihr wisst, was ich meine. Echo-Kammer und so. Hassan Piker, banned from Twitch after making disgusting comments about Dan Crenshaw and saying America deserves 9/11. Hassan Piker ist der, was ist das? Ist das der Enkel vom Schenk oder der Cousin? Ja, irgendwie so. Also ja, von den Young Turks. Genau, der, den wir jetzt gerade im Bild sehen. Und der Dan Crenshaw, das ist ein republikanisch bekannter Pundit und Politiker und unter anderem ist er deswegen bekannt, weil er eine Augenklappe trägt und deswegen optisch sehr leicht wiederzuerkennen ist. Er ist im Krieg verwundet worden. Und der meinte, dass Amerika hat 9/11 verdient. Und da muss ich sagen, ich finde den Kommentar ekelhaft, muss aber sagen, also dass Twitch dann ihm den Account dafür sperrt, finde ich halt auch nicht in Ordnung. Also ich keine Ahnung. Mehr freie Rede finde ich immer besser wie weniger. Ja, und, wenn der dämliches Zeug reden will, dann ist es besser, wenn er das kann und darf, anstatt dass er sich auf die Zunge beißt, weil dann weiß man schneller, dass die Person nur Unfug im Kopf hat. Also Also mir ist, als ich die News gelesen habe, dass dem sein Twitch-Account gebannt worden ist, ist mir das Wort Patriotic Correctness hochgerutscht. Also. Es ist vor allem ein sehr offensichtlicher Marketing-Stunt von dem gewesen. Deswegen hat mich überrascht, dass Twitch den deswegen gesperrt hat. Also, dass sie den irgendwie bestrafen, okay, aber ja. Tja, ja. Da gab es natürlich, da hat er natürlich sehr viele Amerikaner mitgetriggert, dass halt ein offensichtlich arabisch aussehender Typ sagt, Amerika hat 9/11 verdient und so weiter und so fort. Ja, er hat ja noch dran gehangen, dass die Taliban, dass die ja mal von Amerika, vom CIA unterstützt worden sind. Allerdings, dass die Leute, wenn sie das Snippet raushauen, immer vergessen ist, ja, gegen die Besetzung der Sowjetunion und das waren nicht so die Guten, die hatten Gulags und so Sachen. Aber ja, der Artikel hier, der ist aus dem Economist, der Global Gag on Free Speech is Tightening, ist ein sehr interessanter Artikel mit vielen Snippets, die sehr lustig sind. Und wenn wir etwas runterscrollen, dann finden wir da eine wunderschöne Grafik, die eine Karte zeigt, die halt belegt, dass überall auf der Welt in Demokratien wie auch in den Autarkien Meinungsfreiheit weniger wird. Und man geht sogar auch auf SJWs ein, also man geht auch auf Trump ein, dass der Trump zu viel Medienkritik betreibt, dass er zu oft Fake News sagt und dass dann irgendwelche Diktatoren aus Buxtehude das sich als Vorbild nehmen und dann einen Downcrack machen wollen. Schade, die Grafik können wir nicht sehen. Na. Und dass dann viele nicht so demokratischen Staatsoberhäupter Trumps Fake News nehmen und sagen, deswegen brauchen wir auch Gesetze. Und according to Freedom House, a watchdog, free speech has been declined globally over the past decade. Also seit 10 Jahren haben wir einen Trend, dass es mit der freien Rede nach unten geht. Und man geht ja auch explizit auf die Universitäten ein, dass eben manchmal die Leute sagen bis zu 10%, dass es okay ist, Gewalt anzuwenden, um Rede zu verhindern und dass Rede halt gleich Taten ist und ganzen Hate Speech Sachen. Und man geht auch auf China und Russland ein, wie die an der Meinungsfreiheit drehen und dass eben 250 Journalisten im Gefängnis sind und dass das alles nicht so gut ist. Also sehr lesenswerter Artikel. Die Lust an der Gewalt gab es früher nicht. Petra Köpping will SPD-Chefin werden. Jetzt hat sie per E-Mail Morddrohungen erhalten. Im Interview erklärt sie, wie sie damit umgeht. Mal wieder das Narrativ, dass die Morddrohungen eine neue Dimension erreichen. Die Offenheit an Aggression und die spürbare Lust an Gewalt gab es früher nicht. Warum denn? Weil sie eine Frau ist oder was? Ah, nee, einfach generell, weil die Leute gerne Morddrohungen schreiben. Ja, okay. Ja. Aber die Frage ist auch immer, Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einer russischen Trollfabrik sitzen würde und ich den Auftrag hätte, die Demokratie in Deutschland zu destabilisieren, dann würde ich meinen Vorgesetzten fragen, ob ich über 7 IPs, Proxys, Morddrohungen in Deutschland schreiben dürfte, weil das am ehesten sozusagen ein Keil zwischen Bevölkerung, Politiker, Journalisten treibt. Damit könnte ich als russischer Troll, der irgendwo in Petersburg in der Trollfabrik hockt, am ehesten den Diskurs hier super easy vergiften, aber darauf kommt man hier nie zu. Nie. Also, nee, weiter sagt die Frau in dem Interview, sie wollen sich als Bewerberin für den SPD-Vorsitz eine starke Stimme aus dem Osten sein. Machen sie Identitätspolitik für Ostdeutsche und dann geht sie halt drauf ein. War ganz interessant, aber ich bin halt mit der neuen Aggression und die Offenheit an Aggression, spürbare Lust an der Gewalt, damit bin ich unzufrieden. Aber ja, Hate Speech ist überall. Sie ist in uns und um uns, sie und ist überall, sie bestimmt unser tägliches Handeln, die Hate Speech. Ja. Ja, hier sind wir jetzt bei dem Artikel, wo ich vorhin meinte, die gucken die dann auch in das russische Internet und so. Hier hat jemand einen Artikel von der Deutschen Welle verteilt und ist deswegen vor Gericht gelandet. Und dieser Post war tatsächlich auf Russisch verfasst. Und zwar ging es da, also das Problem war, dass in dem Beitrag von der Deutschen Welle ein Bild drin war mit Propagandamaterial vom Islamischen Staat. Und diese Entscheidung von dem Gericht, wenn die es wirklich Bestand hat, weil die wird auf jeden Fall nochmal in die nächste Instanz gehen, dann würde das quasi bedeuten, dass irgendwelche Nachrichtenmagazine oder so, wenn die entsprechende Bilder in ihre Artikel packen, die quasi ihre ganze Leserschaft, die das weiterverteilt, dazu verdonnern, dass sie dann eventuell da Probleme mit der Justiz bekommen, wegen Verbreitung von solchen Materialien, die halt in Deutschland, also diese IS ist halt verboten nach Vereinsrecht, wie hier drin steht, und wenn man quasi deren Signien da irgendwie verteilt, dann gibt es da Probleme. Ja, das ist eine große Falle, weil es ist generell einfach verboten, sowas zu verteilen. Retweeten zählt dazu, ja. Öffentlich verteilen, auch in irgendwelchen Chats mit mehr als 2 Personen, also ab 3 Personen, ist alles öffentlich. Und der Knackpunkt ist hier, dass es ja vorher von einer Nachrichtenagentur rausgegeben wurde. Und da ist halt die Frage, welche Ausnahmeregeln es da jetzt geben sollte, weil die greifen halt noch nicht, diese Ausnahmeregelung. Vielleicht kriegen wir da jetzt mal ein bisschen Klarheit. Dass sie sowas überhaupt vor Gericht zulassen. Meine Güte. Von einer Nachrichtenagentur, von der Nachrichtenseite in die News verbreiten. Und dann nicht der Nachrichtenseite auf den Kopf kacken, sondern irgendeinem dahergelaufen. Deutsche Welle ist nicht die DPA. Ist es in dem Fall so, dass die Nachrichtenagentur auch angeklagt wurde oder nur er? Nur er. Die Frage ist ja auch, ob er das geteilt hat oder mit Kommentar geteilt hat. Ne? Er hat das mit Kommentar geteilt, aber ja, egal. Das Bild war halt in dem Artikel drin, um das es geht. Und ja gut, Agentur, also hier steht Deutsche Welle, ne? Deutsche Welle ist nicht die DPA, nur mal so nebenbei, ist zwar für den Sachverhalt egal, aber ja. Ja, aber trotzdem, das ist so, meine Güte, soll auch die Redaktion dann bitte die Verantwortung übernehmen. Deutschland, Alter. Oh, YouTube-Algorithmus löscht Kampfroboter-Videos aus Tierschutzgründen. Aha. Oh ja. Oh ja, genau das. Genau das. Battlebots, kennt ihr so Battlebots? Das sind ja eigentlich nur mehr oder weniger ferngesteuerte Autos, die mit ganz viel Technik und LEDs und irgendwelchen bestialisch aussehenden Waffen, in Anführungszeichen, ausgestattet werden. Und dann kämpfen die gegeneinander. Und ganz konkret war es so, da gab es wohl irgendwie eine größere Veranstaltung vor einiger Zeit, wo einige von den Leuten nach Hause gekommen sind von Veranstaltungen, haben die gesagt, ein paar von meinen Videos sind gesperrt worden. sind demonetarisiert worden, sind anderweitig halt irgendwie runtergerankt worden. Insbesondere ein besonders bekanntes Match zwischen drei Roboter haben gegeneinander gekämpft. Und das hat dann halt die Dame, die wurde halt komplett gelöscht, der ganze Kanal wurde gelöscht und mit der Begründung, dass es halt aus Tierschutzgründen war. Ich weiß nicht, ob das Screenshot hier in dem Kanal, in dem Artikel zu sehen ist, aber da steht auch einfach nur, ja, der Kanal wurde deaktiviert, weil du gegen bestimmte Auflagen verstoßen hast im Paragraph sowieso. Beispiel dafür wäre Kämpfe zwischen Hunden, Kämpfe zwischen Hähnen, so, also Tierschutz. So, also es ist, glaube ich, hier in dem Artikel nicht drin. Ja, aber insgesamt waren wohl über 100.000 verschiedene Videos über viele verschiedene Kanäle der ganzen Szene davon betroffen. Es war wohl einfach ein Update in der Algorithmus-Engine und gerade auch zu einem Zeitpunkt, wo viele aus der Szene nicht an ihren Computern waren und das direkt gemerkt haben, weil sie halt auf so einer Messeveranstaltung, ich weiß jetzt gar nicht, was es war, gewesen sind. Und ja, mittlerweile ist alles wieder hergestellt worden, aber das zeigt einfach auch mal wieder nur einen schönen Algorithmus-Fail. Und ich meine, ja, die armen Roboter, die können einem gerne leid tun, aber ich meine, Tierquälerei ist schon noch ein bisschen was anderes. Ne? Ein Rant wird es einem verzeihen. Ich finde die gute Idee. Oh ja, wir müssen Humor wieder ernster nehmen, glaube ich. Bei mir ist er nicht. Hubrottis Artikel. Entweder von Price oder von Abel. Der ist von Abel und der ist gerade nicht da, so wie es aussieht. Okay, dann skippen wir den mal. Das ist wieder von mir, Omas gegen Rechts. Hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Zumindest, dass es das gibt. Was die halt machen, ist ja irgendwelche Aktionen halt. Und ich fand hier diese 5-Sterne-Bewertung von der Sarah ganz lustig. Deswegen wollte ich euch die mal zeigen. Habe gerade den Artikel über euch in der aktuellen Brigitte gelesen. Und am besten fand ich den Schlussteil. Erstmal geht es darum, sichtbar zu sein als die Generation, die es noch ahnt, was es bedeutet, wenn die Rechten weiter Fuß fassen. Es wird Angst geschürt. Diskriminierungswider salonfähig. Es ist jetzt wie 1928. Und es soll nicht 33 werden. Danke. Ihr seid spitze. Naja, also, wir sind hier nicht in Weimar, Sarah. Was bildest du dir ein? Und auch nicht in Seattle, Dirk. Ja, da Brigitte gelesen, ne? So weit ist es schon. Ja, Weimar kann ja überall sein, ne? Brigitte ist eine Fachzeitschrift für politische Hot-Takes. Ja, die Christina Schröder, die hatte jetzt die Tage über ein bisschen hier Beef mit dem Rezo. Ich finde das auch immer sehr lustig, dieses Ad Rezo Musik. Ich habe von dem noch nie irgendwelche Musik gehört. Ich weiß nur halt, dass er jetzt komischen, uninformierten Politikkrempel da macht. Und ja, jetzt hat er ihr irgendwie vorgeworfen, sie will ein Nazi-Narrativ hier verbreiten. Und konkret ging es da um den Anleser von dem Artikel, den sie geschrieben hat, wo irgendwie die Rede war, dass nur die brutalsten irgendwie die brutalsten und stärksten es nach Europa schaffen. Das war stand in diesem Anleser drin. Und da ging es wohl wahrscheinlich um die Flüchtlingspolitik, dass sie so ein bisschen verfehlt ist und dass man es anders, was man da anders machen müsste. Und ja, das, da wird jetzt quasi vom Rezo hier vorgeworfen, das Nazi-Rhetorik zu machen. Und das ging auch heute noch weiter hin und her, aber er sieht das auf jeden Fall nicht ein, dass er da irgendwie was falsch verstanden hat oder ihr da Worte in den Mund gelegt wurden, die Formulierungen da von diesem Anleser halt nicht von ihr jetzt sind. Und kommt da einfach nicht weg von der Nummer, dass das unglaublich furchtbare Bemerkung ist, Nazi-Narrativ. Also auch dieses, da deine Schlüsse, also erstmal duzt er sie, Okay. Da deine Schlüsse auf der Verschwörungstheorie basieren, alle Asylsuchenden, alle? Nee, dann hast du irgendwie nicht aufgepasst. Alle Asylsuchenden in Deutschland seien nur die brutalsten und stärksten. Alle ist ein Strohmann, aber... Ja, das kommt jetzt von diesem, unsere Politik ist zutiefst inhuman, denn wir lassen zu, dass nur die brutalsten und stärksten es bis nach Europa schaffen. Das ist dieser Anleser. Also da kommt das mit dem nur her. Also ich habe mal einen sehr ähnlichen Kommentar bei der Welt geschrieben, der gelöscht worden ist zur Hochzeit der Flüchtlingskrise, dass wir nur die Fittesten hierher kommen lassen, die eine Reise auf sich nehmen können und dass die alten, kranken, schwachen, dass die halt dort vor Ort bleiben. Also der wurde aber gelöscht, also wegen, weil Hassrede. Stop laughing. Satire is harming our democracy. Spaß ist verboten, weil Satire ist böse. Also, ich konnte mir den Artikel nicht durchlesen. Ich fand nur die Überschrift klasse. Also, ich keine Ahnung, ich bei der Überschrift war schon bei mir so, Leute, jemand warnt dafür, dass wir zu viel lachen. Keine Ahnung, da kann man nur lachen. Oh ja, lachen. Lachen ist ein gutes Stichwort. Das Künstlerkollektiv Frankfurter Hauptschule, ich weiß noch, vielleicht auch Kinderkollektiv, ich weiß es nicht genau, hat eine Kunstaktion gemacht, und zwar hat sie dem alten Sexisten Goethe mal so richtig irgendwie gezeigt, wo es lang geht, indem sie sein Gartenhaus in Weimar mit Klopapierrollen beworfen hat. Und damit protestiert sie halt dagegen, dass Goethe natürlich Sexist war, dass er eventuell auf junge Frauen gestanden hat. Sie werfen ihm sogar zur Pädophilie vor und so, sah ein Knab, ein Röslein stehen, ist natürlich auch Vergewaltigungspropaganda. Ah, geil, kann man nicht. Kann man halt irgendwie geiler verschwinden. Ja, ich finde das aber schon, also ich habe mir einige Gefechte darüber geliefert, wie gefährlich ich das finden soll oder nicht, aber ich finde halt, wenn wir Leute heranziehen, die nicht in der Lage sind, Werke und Personen in ihrem zeitlichen Kontext zu rezipieren, sondern auf alles nur ihre Betroffenheitsfilter draufklatschen, wie auf ein Instagram-Bild, da ziehen wir nichts Gutes heran. Das muss an den Umweltgiften liegen oder so. Nee, das liegt einfach daran, dass diese Leute keinen Bildungskanon mehr haben, dass schon einiges von dem Wald gerodet ist, in dem sie eigentlich ihre Schule verbringen sollten, sozusagen. Ja. Das ist ein bisschen komischer Kanon, ja. Und mir macht es Angst. Ich habe es mit einer Bücherverbrennung in Verbindung gebracht und mit der Kulturrevolution, weil mir das einfach Angst macht, diese Geschichtsvergessenheit, dieses wir lehnen es ab, weil es edgy oder unser edgy ist oder wie auch immer. Und dieses, wir setzen uns auch über den Großteil der Fachleute hinweg, die Goethe immer noch für relevant halten. Ich hatte im Anschluss daran auch eine Diskussion mit jemandem, der meinte, man sollte doch irgendwie andere Sachen lesen und nicht Goethe und überhaupt sowieso. Ja, das ist ja auch schon mal eine draufgestülpte Argumentation, weil so argumentieren die ja gar nicht. Sondern die reden ja von ihrem komischen Sexismuskrempel und so. Und nicht davon, dass man mal was anderes lesen sollte oder so. Außerdem, wenn man was anderes lesen will, also dann empfehle ich mal die Hauptschule oder die Realschule oder so, weil ich war nicht auf dem Gymnasium und bei mir gab es keinen Goethe. Also mich erinnert die Aktion an Hey, hey, ho, ho, Western Civilization gotta go mit den Protesten von den Studenten 1989, 90, 91 in den USA, wo man die Curricula danach dann auch editiert hat und dann so Kram wie Fat Studies und Gender Studies, Culture Studies, Studies, American Studies, alles dazugekommen ist, wo man dann das Curriculum aufweichen möchte. Ich meine, ich will jetzt denen nicht vorwerfen, dass sie schon bereits irgendwo mit den Professoren und mit der Leitung irgendwo zusammen hantieren oder so, das ist vielleicht zu viel gedacht, aber mich erinnert das sehr stark daran. Und darauf habe ich sowas von keine Lust, dass hier auch noch das Curricula auch noch weiter aufgeht. Weicht wird. Und außerdem, man muss sich auch auf der Zunge nebenbei zergehen lassen, dass diese jungen Leute, diese Künstlergruppe, wie sie sich nennt, im Zusammenhang mit der Städelschule steht. Und wer die Städelschule nicht kennt, das ist so die renommierteste Hochschule für bildende Künste in Deutschland. Das heißt, keiner von denen hier ist ein Arbeiterkind mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja, und wenn ihr euch fragt, was die Frankfurter Hauptschule sonst noch so macht, dann könnt ihr euch das hier anschauen. Ihr beschwert euch, dass wir eure Autos anzünden. Dabei ist Feuer Grundbedingung unserer Zivilisation. Was ist das, wenn man so einen Spruch macht? Kommt man sich das schlau vor oder so? Also ich höre dann Helikopterwald im Hintergrund. Nein, Quatsch. So schlau, wie jemand mit dem Namen Frankfurter Hauptschule sich halt eben fühlen kann. Ne? Also, ja. Die haben auch auf einer Wiesbadener Biennale dieses Jahr eine IB-Aktion nachgestellt. Also sie haben dann IB-Plakate entrollt und ja. Also könnt ihr euch Gedanken drüber machen, ob diese Kunst, ob das wirklich was mit Kunst zu tun hat. Onkel Mars sagt nein. Ich glaube, das ist ein Kunstfehler. Ich halte es hier mit der Meinung von @littymaxcity unter dem Tweet, den ihr nicht sehen könnt. Und der sagt, immer wenn man denkt, man hätte den Höhepunkt der Degeneration erreicht. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Sehr schön formulieren. Oh, Comics, sehr gut. Yeah. Ja, aber also, das war irgendwie eine Geschichte, da hat man in Berlin wahrscheinlich mit Steuergeldern, nehme ich mal an, Comiczeichner zusammengebracht und die sollten Comics zeichnen über Berlin, Comic-Reportagen aus Berlin. Und ich bin selten über so eine freudlose Bilderwüste gestolpert. Wenn ich bei der Mafia wäre, würde ich mein Geld in Deutschland waschen. Naja, sagt ein berühmter Anti-Mafia-Staatsanwalt aus Palermo. Die Gefahr, erwischt zu werden, ist gering. Die Immobilienbranche meldet Verdachtsfälle fast nie. Hier einfach unterschreiben, mein Anteil auf den Tisch. Geldwaschbär transportiert Geld für die Immobilien. Seid ihr auch so gut unterhalten wie ich? Ja, ich finde es total... Mal weiter, Chris, bitte. Weißt du, und dann bauen sie in Berlin die Beschränkungen von Wohnungsmarkt noch weiter aus und dann haben noch mehr Leute weniger Grund, Geld da rein zu donnern und desto weniger Geld in die Branche reingedonnert wird, desto weniger neue Wohnungen entstehen. Also hier, darf ich mal kurz was sagen, hier bevor jetzt weiter gescrollt wird, das, was da bis jetzt stand, also vom Stil her finde ich das total daneben, aber das ist absolut richtig. Ja, nee. Ich immer beklage. Jeder kann aus dem Ausland in Deutschland Geld anlegen in Immobilien und ein Verwendungsnachweis wird nicht gefordert. Das ist fast einmalig. Ja, so. Das also, stimmt sicher, aber man das merkt. Das wird jetzt wahrscheinlich in eine ganz falsche Richtung gehen, aber das ist ein riesiges Problem, was wir in Deutschland haben. Das wäre schön, wenn man mal was dagegen machen kann. Das hat überhaupt nichts mit irgendwas zu tun. Das stimmt natürlich. Aber man merkt wieder, dir fehlt diese Gamergate-DNA. Ich sehe hier halt gleich wieder eine Kunstform, die irgendwie gebrochen, zerbrochen wird und dann wieder neu zusammengesetzt wird. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, bevor wir weiter scrollen, weil das, was bis jetzt war, jetzt wird das wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung alles gehen. Das kann ich mir vorstellen. Es geht eigentlich nur darum, wie Comics hier benutzt werden und wie freudlos das ist. Also inhaltlich mag man der Meinung sein, das stimmt oder das stimmt nicht. Aber schön ist auch, 70% der Geldwäscher sind übrigens keine Mafiosi oder arabische Clans, sondern Steuerkriminelle. Schätzung eines Kriminologen und wird dann einfach mal so. Ist halt so, wenn der Kriminologe das so schätzt, ich weiß nicht. Mehr Infos www.korrektiv.org. Ja, also da wissen wir auch, aus welcher Richtung da der Wind weht. Wenn du noch da kommen, glaube ich, insgesamt 4 Comics. Alter, trauriger als der andere. Hier geht's um die Leute, geht's um die Leute, die nicht in Clubs reinkommen oder bei Mietwohnungen anstehen müssen, was natürlich auch alles Themen sind, aber halt seit 7 Jahren, da wird halt über das hier dieses große Haus am Cottbusser Tor, da wird dann so getan, als wäre diese Parallelgesellschaft, die da entstanden ist, irgendwie eine gute Sache und man dürfte denen das nicht wegnehmen. Danach kommt was nicht mal ein Comic ist, meiner Meinung nach, sondern ein Infoflugblatt für das queere Berlin irgendwie. Oder das queere Schöneberg. Potsdamer Straße 139. Sibylle Nägele, Autorin und Stadtführerin. Plötzlich tritt ein junges Paar auf dem Gehsteig und sagt, dies ist das letzte Haus in Berlin, in dem Männer keinen Zutritt haben, außer Söhnen, denn Frauen sind schließlich Frauen und Mütter. What the fuck? Ja. Ja, und hier ein Comic, aber halt, ja. Steckt ich, bitte. Also mich überzeugt das. Dich überzeugt das. Also ich finde halt Comics, die mehr in den Exposition Slaps dastehen haben, also als in den Sprechblasen, finde ich grauenhaft. Die lege ich meistens sofort weg. Deswegen entgehen mir sicher auch ein paar gute, aber ich finde, Comics sollten über Bilder funktionieren und nicht so sehr über Worte. Also auch über Worte natürlich, aber halt die Worte sollten auf das Wichtigste runter destilliert sein. Also schon aufwendig gezeichnet, wurden vielleicht gut bezahlt. Weiß ich nicht, ob die überhaupt bezahlt. Ist mir auch egal. Ich finde es nur traurig, dass auch Comics halt, das ist die Zukunft, wenn die Intersektionalen den Krieg gewinnen. Das wird aus Comics werden. Ja. Das wird so sein. Aber die kriegst du ja keiner. Die kriegst du dann, du kriegst da, es gibt dann eine Comic-Abgabe und dann kriegst du die zugeschickt. Ganz so. Einfach. Irgendwas müssen die armen Gender Studies-Zeichnerinnen ja leben. Gesine, Studentin 28, Konrad, Sozialarbeiter 34. Ja. Maren, Studentin 29, was studierst du? Ist das dein zweites Fach? Media Studies und Culture Studies. Und Critical Media Culture Studies. Und Kommunikationswissenschaft. Nein, doch. Oh. Stereotype sind nur dann schlecht, wenn andere Menschen sie benutzen. Es geht wieder um diese UK-Geschichte, wo ja inzwischen nach dem VW-Werbespot auch noch ein Philadelphia-Werbespot verboten wurde, in dem zwei Männer, die man hier sieht, sich dämlich anstellen beim Vatersein. Also ein ganz klassisches Sujet, niemand kommt zu Schaden, alle lachen am Ende. Und die Jungs essen Frischkäse. Ist auch aus dem Verkehr gezogen worden in England. Und dieser Artikel zeigt halt mit dem Finger auf die klaffende Wunde, dass Frauen überhaupt kein Problem haben, positive Stereotype. Also ein total weibliches Paar hier Kabinett, das wär's und so. Also da haben sie überhaupt kein Problem, sexistisch zu sein. Aber wenn andere Leute das sind. Ja, Big Vagina ist for female supremacy und Gynozentrismus. Ja, was ist denn jetzt verboten, wenn man die Stereotyp darstellt oder wenn man die Stereotyp abweichen lässt, negativ? In Großbritannien wollen sie verbieten, kein Failed State zu sein. Darauf läuft es hinaus. Ja, genau. Alle Stereotype, die irgendwen negativ darstellen. Und nirgendwo auch Männer, die sich unfähig anstellen. Nirgendwo dürfen Exit-Signs zu sehen sein in Englisch. Male strippers describe sexually aggressive women who forget they're human beings. Ja, Frauen benehmen sich im Stripclub daneben. Wer hätte es gedacht? Es ist ein altes Thema, hatten wir auch schon vor Jahren, also 2016 auch schon mal. Da haben sie bei den Honey Badgers auch mal eine Sondersendung dazu gemacht, wie oft denn männliche Stripper eben davon erzählen können, dass Frauen nicht in der Lage sind, ihre Finger bei sich zu behalten, wenn es heiß wird. Und ja, hier gehen sie eben auch drauf ein, dass sich in dem Artikel geht es um drei männliche Stripper, die halt von ihrem Leid beklagen. Weil bei den Männern ist es ja so im Stripclub, wenn du da einmal anfällst, dann fliegst du sofort raus. Und scheinbar ist diese Regel mit Frauen in Stripclubs nicht so gut umzusetzen, weil irgendwie man sich nicht so gut beherrschen kann. Das ist interessant. Also, ja, das war's auch schon. Also ich hatte den letztens auch schon gelesen, diesen Artikel, wenn das der gleiche ist, und da waren auch noch ein paar krassere Sachen mit bei, dass sie da bei irgendwelchen irgendwelchen hier Junggesellenabschieden quasi die Bräute dazu überreden wollen, dann mit denen da Geschlechtsverkehr zu haben und dort so ein Zeug. Ja, wenn so eine Engländerin erstmal besoffen ist. Ah, das war rassistisch. Warum Frauen zu Sexualstraftäterinnen werden? Wegen dem Patriarchat. Fall gelöst. So ungefähr. Es ist laut diesem Bericht jedenfalls tatsächlich so, dass die Frauen zum großen Teil als Mittäterinnen verurteilt werden. Und ja, weil sie nichts gesagt haben, weil sie es nicht gemeldet haben oder so. So 50% oder so. Und in vielen anderen Fällen sind sie dann eben auch Mittäterinnen, aber dann eben auch aktiv oder so. Ja, es ist ein bisschen anders gelagert, aber es ist nicht, dass sie nichts täten sozusagen in der Beziehung. Gibt's das auch, ne? Ja, das fand ich ganz interessant, da bringe ich mal mit. Also, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass bei männlichen Vergewaltigern, dass bei denen häufig das der Fall war, dass die Probleme mit ihrer Mutter speziell hatten und dass die von der Mutter betatscht worden sind, als sie jung waren. Aber ich hatte das mal in irgendeiner Studie gelesen. Aber sind die gar nicht drauf eingegangen, weil ich meine, es ist ja auch richtig, wenn es jetzt hauptsächlich darum geht, irgendwie, dass sie den Mund hält oder so, da gibt es ja wirklich viele Gründe. Ne? Es kann eine eingeschüchterte Person sein, es kann auch selber Spaß dran haben. Oder, ne? Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Gäbe es da. Gut, sie hat jetzt nicht alle möglichen, also nicht alle Straftäterinnen analysiert, sondern nur so 100 oder so von 500 Fällen im Jahr. 500 Fälle sind ungefähr so viele, wie auch Frauen an häuslicher Gewalt sterben, ne? Bisschen mehr sogar. Naja, DJ Vielfalt. Da heißt es in der toxischen Weiblichkeit auf der Spur. DJ Vielfalt, ja, das ist hier der Deutsche Journalistenverband. Vielfalt-Account, der jetzt irgendwie neu ist. Und fragt sich hier, warum ist es so schwer, manche Themen zu platzieren? Und diese Dame hier auf dem Bild ist Reporterin für sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch bei BuzzFeed. Also, das ist kein sicherer Job. Also das ist schon heftig, Alter. Warum ist es so schwer, manche Themen zu platzieren? Und dann bist du Reporterin mit dem Fachgebiet, was bereits Framing von einer politischen Ideologie ist. Ja. Das ist schon heftig. Genau. Also dieses Wort sexualisierte Gewalt, das ist wortwörtlich Propagandabegriff. Das ist ein politischer Begriff, der hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Einschätzung, politische Einschätzung, verbunden mit Dingen, die dann da irgendwie passieren müssen. Und Machtmissbrauch, wer wie, was, wo, welche Macht, ne? Also da haben die auch jede Menge Vorstellungen davon. Und warum der Deutsche Journalistenverband Vielfalt in seinem Handle hat. Also mit der Intersektionalität ist es ja in Deutschland nicht weit. Es ist ja nur in den USA ein Problem. Ja. Hier ist es ja nicht das Problem. Nur, dass der Deutsche Journalistenverband, der Meinung macht, der Deutsche Journalistenverband, der gleiche Deutsche Journalistenverband, der auch bei diesen ganzen Tagungen, die irgendwie haben, ständig mit Gendersternen um die Ecke kommt. Aber ja, das ist in Amerika ist alles viel schlimmer. Larifari tralala. Ja, und BuzzFeed, ne? Also BuzzFeed so ernst nehmen, dass das jetzt hier irgendwie ja. Gutes journalistisches Outlet. BuzzFeed. Warum habe ich weniger Kunden oder Zuschauer, wenn ich meine Zielgruppe definiere? Ja. Und schwer, ist überhaupt nicht schwer. Sind alle besessen von der Scheiße. Alle komplett besessen davon. Ja, weiß ich nicht, wie die Zahlen da so sind, ob die Leute da wirklich so überzeugt sind. Weil ja, im Journalismus sind Leute besessen davon. Okay. Außerhalb davon nicht, nee. Nur wenige. Gender Minority College Students at Increased Mental Health Risk. Ba, ba, ba. Wer hätte es gedacht? Das sind Leute, die denken, dass sie irgendwas anderes sind. So ein Pony oder so, meinst du? Gender und Mondgender. Ja, genau. Das so. Ja. Gender is a social construct and I have a mental disorder. Ja. Und ich sage das mit viel Liebe für Geisteskrankheit. Aber ja, wer hätte es gedacht? So, ich, keine Ahnung. Ich habe mir die Studie selber leider nicht durchgelesen, weil meine Kleine rumgeschrien hat. Aber Oh Gott. Ich, ja. Gender Studies is a mental disorder. Also nach dem, was ich davon gelesen hatte, ging es irgendwie darum, dass Leute, die sich als Transgender Nonconforming und so weiter bezeichnen, wenn sie an die Universitäten kommen, Probleme kriegen mit mentalen Krankheiten. They need gender affirming services on campus, also genderbestätigende Dienste auf dem Campus. Wie sieht das aus? Geht man dann zum Campuspsychologen und sagt, ich bin ein Dragonkin, und der sagt, ja, sie sind ein Dragonkin. Na, die gehen hin und sagen, hier, ich brauche bitte mehr Psychopharmaka, ich komme nicht klar. Das ist ja die traurige Realität. Ja, dass die psychologische Probleme haben, heißt in Amerika zu 90% aller Fälle, dass die halt Psychopharmaka verschrieben bekommen. Was es nicht immer besser macht. Das Leben ist zum Lachen, darum nehme ich Psychopharmaka. Nein. Ah, komm, jetzt müsst ihr lachen. Die kann man auch auf Party auftragen. Das ist halt was anderes, wenn man es wirklich braucht oder wenn man es halt nimmt, weil man entweder was eingeredet bekommt oder sich selber was einredet. Ja, das, da gibt es andere Therapiemöglichkeiten. Das sagen auch die meisten Psychiater, sagen 80% der Leute kommen zum Psychiater und wollen einfach nur irgendwelche Tabletten, und 20% sind wirklich krank und wollen eigentlich keine Tabletten, brauchen sie aber wirklich. Also das ist das, was die Psychiater oft ganz gern sagen. Ich habe die Woche einen echt guten Psychologenwitz gelesen. Der Psychologe malt einen Kreis auf Blatt Papier und fragt den Patienten, was er sieht. Ja, Sex! Dann malt er ein Viereck und fragt den Patienten, was er sieht. Und der sagt, Sex, Sex, wilder Sex. Malt er ein Dreieck und fragt den Patienten, was er da sieht. Der Patient sagt, Sex, Sex. Und der Psychologe sagt, da kann schon sein, dass sie da ein bisschen irgendwie fixiert sind. Und der Patient sagt, ja, wer zeichnet den Saukram denn? Ich fand den gut. Ich kannte den schon. No, Hunter-Gatherers were not peaceful paragons of gender equality. Nein, es gibt keinen noblen Savage, den edlen Wilden. Das ist eine Verschwörungstheorie der Linken, um Sozialromantik für prämoderne Zeiten aufkeimen zu lassen. Steht ja, auch. Aber Winnetou? Ja. Winnetou? Ja, der hat Pfeife geraucht, der zählt nicht. Was ist denn dieses Winnetou? Ist das eine Abwandlung von MeToo? Nein, und hier geht er halt darauf ein, dass halt auch die Gendergerechtigkeit und tralala, Gender-Kram halt damals auch nicht der Fall war. Also in The Blank Slate könnt ihr auch der Sache auf die Spur kommen. Genau, Kauf zu Blank Slate. Da ist ja mal wieder unser Kauf zu Blank Slate Feature. Ja. Zu Blank Slate kommen wir gleich noch. Kleiner. Der Titel ist auch schon sehr gut. Überstunden schaden vor allem Frauen, weil Frauen kleine Kinder sind, die nicht arbeiten können und die rumheulen, wenn es mal ein bisschen mehr der Work-Life-Balance daneben geht. Das ist übrigens der Grund, warum Männer im Durchschnitt mehr verdienen wie Frauen. Ja. Frauen wie du das auch sagst, so richtig so, ja, Leute, kommt damit klar. Ja, ist aber so. Das meiste verdienst du, wenn du mal 15 Stunden mehr arbeitest pro Woche, weil dein Arbeitgeber es nicht jemand Neues antrainieren muss, der einer gearbeitet wird. Das meiste Geld verdienst du ab 40 plus, also 45, die 5 Stunden mehr macht viel mehr aus, wie wenn du 20 oder 30 Stunden arbeitest. Also und halt unter dem Pensum von 40 bist. Ist in allen Firmen so. Weil halt mal Spitze ist von der Belastung, und diejenigen, die dann nicht rumheulen, sondern halt arbeiten, die sind halt beliebter und haben dann halt mehr Geld in der Tasche, weil es das Leben vom Chef erleichtert wird. Aber Frauen sind am meisten betroffen. Ja, hier in Hamm ist einer in den Hungerstreik getreten, weil sie die Kinder irgendwie in Obhut genommen haben. Angeblich nach einer Lügengeschichte, also angeblich stimmte die Begründung irgendwie nicht oder so. Und der Vater ist jetzt in den Hungerstreik getreten, weil er seine Kinder wieder sehen will. Das Gericht lässt sich da aber auf nichts ein. Also finde ich schon ziemlich interessant, dass das irgendwie, ja, außer jetzt hier in so einem lokalen Blättchen keinerlei Aufmerksamkeit erregt oder so. Und auch dieses Gericht sich nicht die Bohne davon antut, ne? So, ja, aber Moment, auf einer Straßenseite, da seinen Protest abziehen, aber wir entscheiden, was wir zu entscheiden haben, Peng. Ne? Aber Mammon hier steht, der hat seinen Streik beendet nach anderthalb Tagen, weil er vom Gericht und dem Anwalt ein positives Signal bekommen haben. Ja, die waren jetzt nicht richtig ätzend zu ihm, ne? Das stimmt wohl. Achso, und danach, okay, jetzt verstehe ich es. Danach haben sie ihm gesagt, nee. Ja, wir haben ja eben die ganze Zeit irgendwie gesagt, sie lassen sich sowieso auf nichts ein, sie entscheiden nach ja, Sachlage oder nach Gesetzeslage eben, ne? Hm. Und das, ich glaube, sagen wir mal, wenn das andersrum, wenn das jetzt eine Mutter gewesen wäre, hätte das vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregt. Und es gab vor ein paar Jahren mal so einen Fall, wo sich einer angezündet hat vor dem Gericht, ne? Selbst in Brand gesteckt. Und auch das ist nicht großartig irgendwie bekannt geworden oder so. Bezeichnend finde ich das. Gut, kann man dem Mann nur die Daumen drücken, wie das weitergeht? Weiß man nicht, ne? Wird man vielleicht auch nicht erfahren. Ich denke nicht, dass die Zeitung da unbedingt drin bleibt. Oh, dieses Ding wieder. Preisunterschiede bei Genderprodukten. SJWs haben in Deutschland keinen Einfluss. Sie sitzen nur im ZDF. Pink Tags. Und Pink Tags ist ein harter Propaganda Talking Point Sprechblase. Der ja, Bullshit, da kann ich mich erinnern, wie Mandat das auseinandergenommen hat, vor einem halben Jahr oder so, vielleicht ein bisschen länger her. Da kann man bei denen auf jeden Fall nochmal suchen, auf der Seite nach diesem Gender Pricing oder wie es heißt. Die haben das sehr intensiv auseinandergenommen und auch E-Mails geschrieben mit den Leuten, die das dann initiiert haben und diese Untersuchung durchgeführt haben. Und daraufhin sind die Statistiken angepasst worden, da so ein bisschen. Ja, und es gibt das im Prinzip nicht, beziehungsweise es gibt zwar solche Dinge, aber die gleichen sich dann im Endeffekt in Wirklichkeit nämlich aus. Und dass das angeblich nicht der Fall ist, ja, ist eben die Behauptung nur, ne? Da wird dann eben ja, da werden halt massiv Äpfel mit Birnen verglichen. Da gab es noch vor ein paar Jahren schon aus englischsprachigen Richtung so ein paar ganz gute Videos. Mir kommt das vor, als würden sie das jedes Jahr neu irgendwie untersuchen oder so. Ja, nee, das wird einfach nur wieder rausgehauen, ne? So als Problem. Ja. Die brauchen ja ihre bescheuerten Probleme, aber ganz dringend auf jeden Fall. Also das Phänomen, dass Frauen mehr Kosmetikprodukte kaufen, das ist ja klar. Darum ja, geht es ja gar nicht. Dass wir haben ja Geld und so weiter und so fort. Aber es geht darum, dass halt gleiche Produkte für die beide Gender benutzen. Oh Gott, es gibt nur zwei Gender. Ja, aber die sind ja auch nicht gleich. Das ist ja gerade das Ding. Die sind ja nicht gleich. Also wenn man sich die Zutaten und sowas anguckt, das ist halt nicht dasselbe. Also bei Rasierern, ne? Gillette-Rasierer sind ja sowieso mit Vorsicht zu genießen, aber ja, Frauenrasierer kosten mehr als Männerrasierer. Ja, aber das ist eine Frage der Zielgruppe und Frauen sind eine andere Zielgruppe als Männer. Und ja, ist auch eine Frage von dem, was die Dinge halt machen, wie viel da drin ist. Also beim Rasierer jetzt natürlich nicht so sehr, aber was die machen auf jeden Fall dann auch beim Rasierer und ja, wenn man sich diese Sachen auf jeden Fall richtig anguckt, dann merkt man halt, dass das Quatsch ist. Ja, die verschiedenen Stellen und Hautwiderstände und Härchen, die rasiert werden bei Männlein und Weiblein, das ist halt auch unterschiedlich. Das sonst würden ja Frauen einfach nur den Männerrasierer kaufen und sagen, bah, easy. Ja, eben. Und da ist auch mehr dran an dem Frauenrasierer. Kommunismus. Im Kommunismus gehört allen gleich viel, sagt uns hier Logo, das Kinderding vom ZDF. Nein, alle gehört nichts, ne? Oder irgendwas. Ja, genau. Niemand gehört irgendwas so. Kulturmarxismus, schnappst du dir jung. Kommunismus kommt vom lateinischen Begriff Kommunis, wie gemeinsam. Was gemeinsam bedeutet. Der Kommunismus ist eine Vorstellung vom Zusammenleben der Menschen, die um 1840 in Frankreich entstand. Und jedes Mal dazu geführt hat, dass massiv Menschen verhungert sind, wenn man versucht hat, dieses Ideal umzusetzen. Ja. In dieser Zeit gab es in Europa nach und nach immer mehr Fabriken, in denen die Menschen für wenig Lohn arbeiteten. Die Fabrikbesitzer wurden reich, gaben ihren Arbeitern aber kaum etwas von ihrem Geld ab. Und jetzt haben wir Kommunismus und deswegen gibt es dieses Problem nicht mehr. Der Gründer des Kommunismus. Der hat den gegründet. Hat sie gesagt, dass das für Kinder war? Das ist für Kinder, ja. Deswegen ist es ein bisschen... Ja, alles verteilen. Die politischen Denker dieser Zeit grübelten darüber nach, wie Menschen idealerweise in einer Gesellschaft zusammenleben können. Sie glaubten, es sei fairer, wenn alle Menschen alle Produktionsmittel gemeinsam gehörten. Das sind zum Beispiel Fabriken, Maschinen und auch das Ackerland, auf dem angebaut wurde. Ja, und dann hat man die Leute, die das anbauen konnten, nicht haben wollen und dann gab es Hungersnöte. Ja, man hat auch die, die mehr angebaut haben und einen besseren Ertrag hat, die hat man auch entweder standesrechtlich sofort erschossen oder in Konzentrationslager gebracht, wo man sie zu Tode hat arbeiten lassen. Ja, wir hatten das vorhin ja schon mal mit perfide. Ja, das finde ich perfide. Also, auch wenn das für Kinder geschrieben ist, so vereinfacht das darzustellen. Weil, ne? Also, der Eintrag vom Holocaust, der ist nicht so zahm. Also, da kann man hier auch Butter bei die Fische machen und halt sagen, wie es ist und nicht, ich meine, was soll das hier? Ich, keine Ahnung. Ohne Spaß. Die Öffentlichkeit wird wenigstens besprochen. Also das ist ja, hoffentlich wird das nicht total zerredet. Die armen Kinder, sage ich nur. 1848 schrieb Karl Marx zusammen mit Friedrich Engels all diese Ideen auf. Ihr Buch nannten sie das Kommunistische Manifest. Darin forderten sie das Ende der Klassengesellschaft. Klar, dass hier nicht etwa Schulklassen gemeint waren, sondern soziale Klassen, wie zum Beispiel Arm oder Reich oder Fabrikbesitzer und Fabrikarbeiter. Marx und Engels forderten Gleichberechtigung aller Menschen. Gleichberechtigung, ja. Privates Eigentum sollte es nach ihrer Vorstellung gar nicht geben. Mit anderen Worten, alle Leute sollten gleichberechtigt sein, nicht keine Rechte zu haben. Ja, sehr gut. Ja. Abschaffung aller Rechte und Eigentum des Staates werden als Mensch. Super! Scheitern in der Wirklichkeit. Einige Länder versuchten, die kommunistischen Vorstellungen zu verwirklichen. 1917 stand zum Beispiel die Sowjetunion, die eine Gesellschaft ohne Unterschiede zum Ziel hatte. Aus verschiedenen Gründen ist die Idee des Kommunismus dort gescheitert. Nobody. Aus Gründen. Heute orientieren sich zum Beispiel Nordkorea, China und Kuba an der Idee des Kommunismus. Das sind ja die führenden volkswirtschaftlichen Volkswirtschaften weltweit. Naja, China schon, aber ich finde China. China ist halt nur noch auf Papier Kommunist. Eben, China ist rot lackierter Kapitalismus. Die Sowjetunion, deren zig Millionen Tote mal eben verschwiegen werden. Ach, aus verschiedenen Gründen. Ja, das ist rot lackiert, ne? Rot lackiert ist irgendwie im Prinzip Staatskapitalismus. Das sagt mir der Kommunismus am ehesten nach. Also die einzigen, die echte Kommunisten sind, sind die Nordkoreaner. Entschuldigung. Nee. Sind die auch nicht. Also echte Kommunisten. Nein, natürlich nicht. Das ist ein Monarchie. Das ist bei Star Trek. Das ist eine Monarchie, Nordkorea im Endeffekt. Ich finde es krass, dass sie das bei Logos so raushauen. Also, ich wünsche mir wirklich sehr selten, dass jemand seinen Job verliert, aber in dem Fall, also ich, keine Ahnung. Nein, ich will nicht, dass die Leute ihren Job verlieren, aber trotzdem, Alter. Die Person würde ich gerne entlassen sehen. Also, diese Schlagzeile bringt mich schon um. Kann mir bitte jemand helfen? Mädchen und Jungs pflegen auf Instagram und Co. überalterte Rollenbilder. Soziale Medien scheinen ein Hemmnis für die Gleichberechtigung der Geschlechter zu sein, ergab eine Umfrage. Ja, hier wurde eine Umfrage in Auftrag gegeben von der Plan International NGO. Die Erhebungsgrundlage waren 1000 Jugendliche von, ich glaube, 16 bis 32, bin ich so ganz sicher. Aber ja, gut, die haben einfach nur so ein paar Captain Obvious Tatsachen halt festgestellt, beispielsweise Interessenschwerpunkte von Frauen und Männern, Top-Themen Frauen, Food, Ernährung, Kochen, Mode und Fashion, Beauty, Schminken, Kosmetik, Homo Deco. Ja, jeweils mit mehr als der doppelten Interesse. Wobei bei Beauty, Schminken und Kosmetik 41% der Frauen das als Top-Thema bezeichnen und nur 3% der Männer. So, und auch hier wieder nur zwei Geschlechter. Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heiße Go, Sternchen. Oh, das Hemmnis für Gleichberechtigung. So, aber die ganze Studie wird dadurch gerettet, dass die eine Sache hier raus extrapolieren konnten. Und zwar persönliche Einstellung der Frauen und Männern zu Rollenbildern. Und da zeigt sich bei einer täglichen Nutzung von Instagram, YouTube und Facebook, verändert sich das Antwortverhalten. Beispielsweise, ich finde es nicht besonders schlimm, wenn Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen als Männer. Bei einer täglichen Nutzung von Instagram, YouTube und Facebook sind ein Drittel der Meinung, dass das nicht schlimm ist. Und die Testgruppe, die nicht täglich Social Media benutzt, die sagt 17% ungefähr aus. Und das ist ungefähr das Verhältnis. Die anderen Fragen sind, ein Mann muss für mich vor allem muskulös sein und gut aussehen. 37-23%. In einer Partnerschaft treffe ich in der Regel die Entscheidungen bei wichtigen Dingen. 35-27%. Es ist für mich okay, nicht arbeiten zu gehen, weil mein Partner das Geld verdient. 36-28%. Ich finde, Frauen sollen vor allem ihren Haushalt und das Familienleben gut im Griff haben. 35%-31%. Wie gesagt, nur die Frauen jetzt. Ja, und bei den Männern gibt es halt eine ähnliche Sache bei ähnlichen Themen. Und da wurde, deswegen wurde aus dieser ganzen Studie, die eigentlich nur die Gender-Stereotype eigentlich bestätigt, raus extrapoliert, oh Gott, Social Media macht die Leute konservativer oder mehr Bias, mehr Hate, mehr bla. Ja, das ist eher ein Zeichen von Ablehnung dieser ganzen Gender-Geschichten, ne? Würde ich sagen. Ich weiß es nicht, was es ganz genau ist. Mhm. Ja, aber wie gesagt, einerseits sind es halt Captain Obvious Sachen. Hier Top 5 Themen Männer, Games, Let's Play, Comedy Lustiges, Sport, Fitness, Training, Politik, Gesellschaft, Fernsehen, Film, Top 5 Themen Frauen, Beauty, Schminken, Kosmetik, Mode und Fashion, Food, Ernährung, Kochen, Sport, Fitness, Training, Urlaub, Reisen, Länder. Ich meine, das ist jedem klar. Ja. Aber wie gesagt, deswegen wird sich halt auch nur auf diesen einen Teil konzentriert bei der Berichterstattung. Ja, dass halt die Social Media Sachen, die zu überalterten Rollenbildern drängen. Warum das so ist, wird nicht besprochen. Können wir wirklich nicht spekulieren. Hatten wir auch schon was zu, ne? Jetzt zu der Geschichte in England mit dem Werbeverbot. Das ist so her, das sind die beiden Sachen, die verboten werden. Ja, genau, ja. Ja, und ich muss auch nochmal sagen, zu diesem VW, ich weiß gar nicht, ob wir da schon drüber gesprochen hatten, der war komplett harmlos. Also da gibt es halt dieses Auto irgendwie und das ist so ruhig und dann gibt es da irgendwie so eine Mutter mit einem Kinderwagen und das Kind schläft halt weiter, wenn das Auto vorbeifährt. Und weil das eine Mutter mit Kinderwagen ist, ist es dann halt dieses Stereotyp, was da irgendwie bedient wird, dann jetzt das Furchtbare. Und deswegen muss der ganze Werbespot verboten werden. Also unglaublich sowas. Genau. Was mit der Frischkäse waren die beiden Männer, ja, genau. Intersektionale Scheiße. Sleeping with the enemy. How interracial couples are navigating racism in the age of Trump. Gott, man hat immer mehr das Gefühl, Hitler wartet hinter der nächsten Ecke bei diesen Leuten, hinter jeder nächsten Ecke. Oh Gott. Ja, der Feind im eigenen Bett. Ja. Ja. Jetzt ist schon der Feind. Das meinen die selber dann auch, oder wie? Der Feind ist der Weiße, dann nehme ich mal an, oder wie? I understood racism, but I didn't fully understand that the system is grounded in white supremacy, can and will regard black life as both unnecessarily and expendable. Oh Gott. Ja, und dann halt wieder System, und System ist die gesamte Gesellschaft. I wondered if I misjudged my husband's ability to really get it. Could he stop thinking like a white man, humble himself and see the world through my eyes? Und das ist das Interessante. Ja. Could he stop thinking like a white man? Mhm. Was da vorgetragen wird, ist Polylogism. Also Mehrfachlogik, dass du nur mit bestimmter Hautfarbe Dinge rational erschließen kannst. Die Kommunisten hatten das, die Nazis hatten das, die Liberalen haben das nicht. Das ist ein großer Unterschied. Jemand, der sagt, dass du das mit einer anderen Hautfarbe nicht logisch erschließen kannst, der ist nicht auf der Seite des Liberalismus, sondern ja, Polylogismus halt. Also ich... Ich habe auch einen Artikel gelesen über einen US-Amerikaner, einen Schwarzen, der sich über das Leben in Berlin und in Deutschland allgemein beschwert hat und einige Beispiele gebracht hat. Und ja, das sind alles Sachen gewesen, die, denke ich mal, beinahe jedem genauso passieren würden. Jedem, wenn er einfach die falsche Person trifft. Und das kann in Berlin schon oftmals passieren, dass sie schlecht gelaunt sind oder so. Bis auf eine Sache, dass er halt oftmals die Sachen auf Englisch bestellt, obwohl er Deutsch spricht, wo ich mir auch gedacht habe, so, ich meine, wenn du Deutsch sprichst, warum bestellst du dann nicht auf Deutsch? Warum bestellst du absichtlich auf Englisch? Versuchst du was zu provozieren? Ja, finde ich schon, ich meine, klar gibt es da tatsächliche Sachen, die wirklich passieren, aber es werden immer wieder so Scheinbeispiele vorgebracht, wo ich mir auch denke, gib mir doch mal die echten Beispiele und nicht so Blödsinn. Ja, wo jeder nur den Kopf schütteln kann. Apropos Blödsinn, wo jeder nur den Kopf schütteln kann. Postmodern Theory Critical Interrogations bei Stephen Best und Douglas M. Kellner. Douglas M. Kellner, der hat verschiedene Bücher geschrieben. Er hat zum Beispiel auch Camera Politics, Politics and Ideology of Contemporary Hollywood and Film, Critical Theory, Marxism and Modernity, The Persian Gulf TV Wars, Media and Culture, Culture Studies, Identity Politics, Between the Modern and the Postmodern Turn, The Postmodern Adventure, Grand Theft 2000, Media Spectacle and the Stolen Elections. Und der hat zusammen mit Stephen Best ein Buch geschrieben. Der Stephen Best ist auch ein Kluger, der hat mehrere Bücher geschrieben. Eins ist zum Beispiel The Politics of Total Liberation, Revolution for the 21st Century, wo er ökomarxistische Terrorideen vorträgt. Also er ruft wortwörtlich zur Gewalt auf wie ein Terrorist und arbeitet auch mit radikalen Gruppen zusammen und kann irgendwie trotzdem halt in der Universität die Sachen so veröffentlichen. Also das Buch selber hat wortwörtlich Aufrufe zur Gewalt drin. Und er hat auch so Bücher geschrieben wie The Postmodern Adventure oder Terrorists of Freedom Fighters, Reflections on the Liberation of Animals. The Postmodern Turn hat er auch mit Stephen Best zusammengeschrieben. Und das ist ja interessant, wenn man zum Beispiel sagt, die hatten Kulturmarxisten und die sind alle postmodern und das sind Neomarxisten. Und dann heißt es ja, nennen mir noch einmal einen, der da jemals irgendwas dazu geschrieben hat. Und das ist halt total lustig, weil halt der Douglas Kellner kritische Theorie unterrichtet und also selber bei der Frankfurter Schule als Schüler da gehockt ist und selber halt marxistischen Kram den Leuten beibringt, aber nicht nur marxistischen Kram, sondern auch postmodernistischen Kram und in den Medien Studies aktiv ist und dass Stephen Best wortwörtlich zu Terrorakten aufruft und ja halt ein Öko-Fuzzi ist wie nochmal was und halt selber sich in Postmodernismus irgendwo vergraben hat. Und hier in diesem Postmodern Theory Critical Interrogations, das Buch ist geschrieben aus der Sicht von zwei Radicals, die sozusagen die besten Happen aus der postmodernen philosophischen Welle sich rausschnappen, die für eine radikale Linke halt gut sind. Und besprochen wird halt Foucault, Deleuze, Guattari, Baudrillard, Lyotard, Lacan, Mouffe, Jameson. Und es wird auch darauf eingegangen in dem Buch, dass eigentlich Adorno ein proto-postmodernistischer Denker war und dass es eigentlich einen Übergang gibt von der kritischen Theorie der Frankfurter Schule zur postmodernen Denkhaltung, Denkweise. Und das Buch ist auf jeden Fall sehr gut, wenn ihr da sozusagen einen kleinen Überblick bekommen wollt. Also ja, da habt ihr es. Drumroll. 5 Jahre hat es gebraucht. Sagt das mir keiner was? Naja, du hast ja gelesen. Ich habe nur den Absatz gelesen. Ich habe auch mehr oder weniger nur den Absatz gelesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Den Absatz, der uns praktisch angeht, aber ich habe den jetzt hier nicht auf dem Schirm gerade. Okay. Ja, dann gehe ich den mal gerade weiter, ja. Ich klicke mir dann mal den mal her. Jetzt. Ja, es geht halt um diesen Montana Black, ehemaliger Drogenabhängiger, jetzt erfolgreicher YouTuber und hier der Autor des Artikels ist auch der Autor der Biografie. Ja, also er schreibt praktisch über das Buch und im Zusammenhang damit erwähnt er halt diese Verschiebung von Kultur auf Sachen wie YouTube und auch wo haben wir es hier? Ja, seit gut einem Jahr ist Arizals Montana Black auf dem anhaltenden Höhepunkt seines Erfolges und in diese Zeit fallen die besagten 85 Zeichen. Die 85 Zeichen sind ein Tweet, den er abgesetzt hat. Um genau zu sein, handelt es sich um die Antwort auf einen Tweet, den eine Frau abgesetzt hat, die sich darüber beschwerte, dass Männer in U-Bahnen unnötig viel Platz für sich selbst beanspruchen und so weiter und so fort. Manspreading. Was für Frauen wie diese Frau, die den Tweet geschrieben hat, Macho-Gepose ist. Und weil Manspreading so sehr stört, schrieb die Frau, dass Männer eben keine normalen Menschen seien. Darauf antwortete er mit dämliches Weib, such dir Hobbys und zu Hause bist du die, die ihre Beine breit macht. Also schon ein ziemlich derber Spruch, aber ja, wir können uns natürlich vorstellen, was passiert, wenn jemand ja, davon betroffen ist, von den üblichen Dauerempörten da kritisiert zu werden, weil er so einen Spruch gemacht hat. Es geht dann weiter mit dem, ich lese einfach nochmal ein Stück vor, weil der Artikel doch das Positivste ist, das ich seit langem gelesen habe zu dem Thema. Die Sehnsucht nach einer nicht normierten, nicht auf political correctness achtenden Sprache besteht vor allem bei einer jungen, bei einer nachwachsenden Generation, die kulturell komplett anders sozialisiert wurde als die Generationen zuvor. Eine Generation, die mit Battle Rap in den Ohren aufgewachsen ist, einer Musikform, die den kompetitiven Tabubruch zum höchsten Prinzip erklärt. Eine Generation, die aber scheinbar sehr viel besser als traditionell denkende Menschen im Kulturbetrieb begreift, dass eine pointierte Beleidigung in einem festgesetzten kulturellen Kontext, ein sportliches Prinzip, nicht zwangsläufig eine Punchline ist und nicht bedeutet, dass man genau das meint, was man sagt oder das, was man sagt, auch außerhalb dieses fest definierten Kontexts sagen würde. Ja. Und dann geht es darum, dass der Mann auch Computerspiele spielt und jetzt kommt die Auflösung. Ach, ihr könnt es aber auch schon lesen. Als vor ein paar Jahren Feministinnen beklagten, dass die Gamer-Szene zu frauenfeindlich sei, lösten sie einen riesigen Shitstorm aus, der als Gamergate bekannt wurde. Bindestrich, das geht gar nicht. Ohne zu tief ins Detail zu gehen, handelt es sich in allererster Linie um die Gegenreaktion einer Generation, die die letzten kulturellen Freiräume, die sie sieht, verteidigen wollte. Diese Kulturkämpfe finden derzeit häufig statt und sie werden noch häufiger stattfinden. Und dann geht er auf dieses dämliche Ding mit dem Auschwitz-Insassen von Farid Bang ein und so weiter und so fort. Auch in einem Gaming-Kontext ist das so. Das Internet ist ein globaler Raum, mit dem sich jeder mit jedem verbindet, in dem im Rahmen von Online-Gaming alle mit allen spielen und gegeneinander antreten. Dass man gegen alle antritt und alle möglichen Gruppen, dass es aber im Moment des Spiels völlig egal wäre, wo man herkommt oder wer man ist. Dennoch fallen Beleidigungen, die mit tatsächlichem Sexismus oder Rassismus in den meisten Fällen nichts zu tun haben. Also bis darauf, dass er glaubt, dass das nur eine Generation sei, finde ich das das Beste, was ich je in einem deutschen Mainstream-Medium zu Gamergate gelesen habe. Ja, ist schon wahr. Also das Platz 2 würde dann quasi bei mir belegen. Damals dieser Herr, das war auch zur Gamescom-Zeit, als dieser furchtbare Matt Lees da bei der Gamescom war und sein Gamergate-Tirade da abhalten durfte. Da gab es ja beim Heise Verlag jemanden, der das beklagt hat, dass sich da niemand, dass man da niemanden gesucht hat, von der anderen Seite quasi. Und der hat er sich da zwar auch auf keine Seite gestellt oder so, aber ich gehe mal davon aus, dass der Mann auch so ein bisschen mehr Bescheid wusste, dass es überhaupt eine andere Seite gibt, die auch eventuell was zu sagen hat. Also, ich möchte noch nicht zu viel Hoffnung in sowas reinlegen, aber vielleicht werden wir doch irgendwann noch den Tag sehen, an dem das Ganze mal zumindest ein Stück weit rehabilitiert wird. Ja, das braucht noch 2 bis 5 Jahre. Ja, das kann schon sein. Aber irgendwann kommt das Weltraumaffendenkmal. Wir müssen nur ganz fest dran glauben. Und die 1 Million von einem libertären Think Tank. Ah, die auch. Das war von Mammon, der das gehört hat. Der Mammon ist leider unterwegs. Achso. Okay. Ja, hier geht's um Gender in Spielen. Mit wahrscheinlich dem üblichen, denke ich mal. Sexismus und Feminismus. Ja, mindestens. Sexismus und Mobbing, ja, was auch sonst. Wenn ich an Gaming denke, denke ich als erstes an Gender- und Rollenklischees und an Sexismus und Mobbing. Woran denn sonst? Ja. Und gerade, weil du ja bei den Bloggerin Spielen... Aurelia Brandenburg. Die kennen wir doch auch schon. Kennen wir die? Ja, die hat auch irgendwie so einen ganz, ganz üblen Gamergate-Hit-Scheiß geschrieben von einem halben Jahr oder so. Ich finde es total lustig, wie bei einem Medium, wo man einfach nur einen PC braucht und dann ein paar Spiele installiert, die größtenteils nicht online stattfinden, dass man da irgendwie gemobbt wird. Ich finde es total lustig. Ich finde es furchtbar, dass sie bis Folge 3 gebraucht haben für den Kram. Will ich ja nicht wissen, was die anderen Folgen waren. Oder ist Folge 3, ist es hier, war das Folge 1? Ach so. Das ist alles hier Frauenkram. Staffel 1, Folge 1, Staffel 1, Folge 2. Die machen eine witzige Serie draus. Okay. Jo, das ist die Dr. Leyendecker, ne? Ist ein bekannter Journalist, ich mal, dürfte viele kennen, die das macht. Und im zweiten, glaube ich, hatte sie am Ende eine Gamerin da, die doch ziemlich viel von dem bestätigt hat, was irgendwie Vorurteil ist. Und das fand ich ja doch ein bisschen erstaunlich. Also so nach dem Motto, die Männer würden tatsächlich die Frauen immer auf ihr Frausein anhauen oder so, auf ihre Weiblichkeit. Ja, und dann habe ich mir gedacht, vielleicht irgendwie, wenn da was dran ist, ja, nur mal gesetzt, so gedankentheoretisch, wenn da was dran sein sollte, dann liegt das doch sicher eher daran, dass man die Leute da treffen will, wo man sie treffen kann. Die Jungs irgendwie beim Gaming-Skill und die Frauen eben da, wo sie sich getroffen fühlen bei ihrem Aussehen. Peinlich genug, dass das irgendwie so trifft. Es könnte aber auch einfach an Durst liegen. Ja. Zumal dieses Klischee irgendwie von diesen Streamerinnen, die da ja ihre Reize quasi in die Kamera halten. Es gibt ja auch diese Bilder irgendwie, wo man dann auch, so quasi sieht, irgendwie den männlichen Spieler mit einem großer Darstellung von dem Spiel und einer kleinen Darstellung von der Person und den weiblichen Gamer dann halt mit der großen Darstellung von der Person und der kleinen Darstellung von dem Spiel. Ja, das hatten sie auch, das stimmt schon. Also es gibt da wohl auch Regeln mittlerweile, dass man irgendwie man darf nicht mehr komplett nackt sein und so, ne? Aber irgendwie die reizen das. Nee, auch so ungesprochen, wenn man ernst genommen will, dann darf man bestimmte Dinge nicht machen und das ist ja auch genau richtig, ne? Das stimmt ja. Das ist sowieso wahr, aber ich dachte jetzt, du meinst die Regeln von den Plattformen. Nee, das nicht. Nee. Okay. Wir sind ja nicht in Vietnam, Donny. Ja, aber da kommt bestimmt noch was. Also das geht jetzt bestimmt weiter. Die wird da jetzt regelmäßig drüber berichten und das immer mit dem Thema verknüpfen, so lustigerweise. Ja, super. Oh, voll cool. Ja, ich bin so froh, dass wir in Deutschland so eine Demokratieabgabe bezahlen und wir unsere tägliche soziale Gerechtigkeitsdosis bekommen. Unsere Dosis Kulturmarxismus. Und das kriegen dann die Leute, die den richtigen Nachnamen haben. Die NGO Girls Who Code hat 1000 Frauen in Amerika befragt zu ihren Erfahrungen in der Tech-Industrie. Diejenigen der Befragten, die selbst negative Erfahrungen gemacht hatten, gaben an, dass ihre Bewerbungsgespräche fast ausschließlich von Männern geführt worden seien. Hitler ist es. Hitler. Bei einem Viertel ging es in den Gesprächen, in einem Viertel, danach eher um persönliche Eigenschaften statt um fachliche Qualifikationen. Ja, guten Morgen, die sind auch wichtig. Ja, aber also ich weiß ja nicht, wo die da arbeiten. Ne? Also ich meine, wenn die irgendwie beim Versicherungsunternehmen oder so arbeiten, dann mit Sicherheit nicht. Aber wenn sie irgendwie in so einem Bereich arbeiten, wo ich zum Beispiel arbeite, wo das eher so ein bisschen jugendlicher und kollegialer und freitägliches Trinken und was weiß ich nicht was zugeht, dann kann ich das auch verstehen, warum die Leute da mehr auch irgendwie fragen, was sie sonst so machen oder so. Na, also das ist überhaupt nicht unüblich und das ist auch überhaupt nicht aufs Geschlecht bezogen. Nein, es muss aufs Geschlecht bezogen sein. Muss auch, ist immer. Ja. Einige Frauen, also die haben dann auch in diese Studie reingenommen, haben sie noch weitere 700 schriftliche Erfahrungsberichte. Wobei ich da dann halt davon ausgehe, dass das dann alles Betroffene waren, was natürlich auch wieder so ein bisschen das Ganze schräg stellt. Einige Frauen berichteten ihr gegenüber, habe während des Gesprächs mit ihnen geflirtet. Andere schrieben, sie hätten sich Kommentare über ihr Äußeres anhören müssen. Also einige berichteten und andere haben sich das anhören müssen. Sehr, sehr, sehr aussagekräftig. Ja, vor allem Kommentare. Ich meine, was soll das schon bedeuten? Also. Ja, toll, bei mir auf der Arbeit kriege ich auch einen Kommentar, wie es sieht aus wie ein Heckenpenner, wenn ich mich nicht ordentlich rasiere. Ich, Ja, ein Vorstellungsgespräch schon. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, also das braucht einen ja überhaupt nicht wundern. Das ist eine NGO, die genau diesen, das ist deren Thema. Und deswegen, wenn die da irgendwas machen, dann ist das natürlich klar, dass da nur was zu deren Thema, in dem, was deren Aktivismus stützt, irgendwie bei rauskommt. Ich meine, ja, das ist komplett unbrauchbar, der Kampagnen. Kommen dann so noch ein paar schöne Zitate. Der Interviewer sagte, Frauen wären in nicht-technischen Bereichen besser aufgehoben. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, hört sich für mich nach Paulaner an, aber gut. Ich wurde gefragt, warum ich als Frau in der Tech-Branche arbeiten wolle. Völlig adäquate Frage, meiner Meinung nach. Als ich mich vorstellte, wurde ich überrascht angeschaut. Mein Name ist geschlechtsneutral. Überrascht anschauen. Habt ihr alle schon miterlebt, was das für Namen hinterlassen kann, oder? Ja. Ich musste Fragen beantworten wie, was macht dich als Mädchen so einzigartig? Wie würdest du auf Belästigung am Arbeitsplatz reagieren? Ja, die sind nicht doof, die Leute. Wenn die merken, dass du eine narzisstische Alte bist, die bei jeder Berührung sofort Hilfe, Hilfe schreit, dann können die dich nicht gebrauchen. Ganz einfach. Oh Mann, echt. Die suchen Leute, die sich auf die Arbeit konzentrieren, ne? Irgendwie schon, ja. Nein, doch. Oh. Könnte sein, ja, genau. Wir haben unsere Mädchen und jungen Frauen so weit gebracht, über alle Hürden, an Schule und Uni, nur damit sie am Arbeitsplatz diese Art von Verhalten erleben. Das ist schlecht für eine Industrie, die behauptet, sich für Geschlechtergleichheit einzusetzen. Ja, ich meine, ihr könnt froh sein, dass die Leute überhaupt noch so ein Wagnis eingehen. Mit diesem ganzen, dieser ganzen Horde an Aktivisten-Trullers, die da nur darauf warten, irgendwie ein Bein stellen zu können. Also. Aber ja, ja. Ich meine, wenn die wirklich, das ist halt auch wieder die Frage, was machen die, ne? Programmieren die da wirklich oder bewerben die sich auf irgendwelche Kuddelmuddel? Die schreiben das Booklet oder so. Gender-Beauftragter, weiß ich nicht. Ja, muss ich auch dann teilweise zwangsweise eingestellt werden. Hier müssen die Leute herkommen. Ne? Naja, soweit ist es ja zum Glück in der freien Wirtschaft noch nicht, dass man da einen Genderbeauftragten braucht. Okay. Hätte ich jetzt aber gedacht, dass man da irgendwie jemanden bestimmen muss, aber okay. Ja, bei den Städten ist es. Nein, so. das läuft nur über Druck, über Virtual Signaling, so nach dem Motto, wir haben hier jemanden, der kümmert sich drum und so. Und halt über diese Erpressernummer, dass halt irgendwelche von diesen NGOs dann da halt stehen und sagen so, das ist aber jetzt hier, glaube ich, eine sexistische Firma. So, es sei denn, du stellst einen von unseren Freunden irgendwie an. Ja, und Code of Conduct oder so heißt es in intern. Genau. Kulturmarxistische Unterwanderung. Genau. So, es ist 5-jähriges Jubiläum von Gamergate, wie ihr sicher alle schon mitgekriegt habt, nächste Woche. Wir planen am Mittwochabend, wenn ich das richtig im Auge habe, um 20 Uhr einen Jubiläumsstream. Und wer sich vorher schon mal einlesen will, dem sei dieser Artikel, der auch anlässlich des Jubiläums, denke ich, entstanden ist, von Ian Mais Chong empfohlen, weil der Mann war nicht nur Unterstützer von Gamergate, er war am Anfang einer der hasserfülltesten Gegner von Gamergate und er erzählt seine Geschichte und die Geschichte des Hashtags und der Konsumentenrevolte gegen ethische Verfehlungen im Spielejournalismus interessant und wahrheitsgemäß nach. Einfach eine Empfehlung. Kann man auch Leuten, die sagen, was ist denn dieses Gamergate, wenn man den nicht meinen Blog chillen will, kann man diesen Artikel chillen. Und den Artikel chillt ihr bitte nicht. Gamergate comes to the classroom. Also wirklich eine fantastische, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, eine fantastische Story, so wie die von Lovecraft oder Heinlein. Gamergate comes to the classroom. Students used to be blank slates. Now they arrive with agendas. Ich bin bereits getriggert. Ja, ja, natürlich bist du bereits getriggert. Also allein diese Behauptung, früher seien Studenten praktisch das unbeschriebene Blatt gewesen, das an die Uni gekommen sei und heute hätten sie Agendas, da verklärt jemand so ein bisschen die 68er, so nach dem Motto irgendwie damals, da waren alle Studenten so, du musstest nur an die Uni kommen und sofort warst du irgendwie in der Kommune und so. Nee. Die waren noch blöder als heute, den konntest du damals richtig gut anerzählen. So klingt das für mich. Und es geht hier darum, dass sie einen Professor für, also es scheint sowas wie Game Studies zu sein, ein Herr Ruberg interviewt und der hat halt Angst. Ja, der hat richtig Angst. Rubergs Teaching focuses largely on the intersection of technology and society with an eye on games. Part of the pushback, Ruberg believes, is because game dev students are resistant to the idea that cultural issues should have an impact on what some consider a very technical job. For some of the most problematic kids, however, the root cause is far worse. These students have been radicalized. Es ist auch ganz interessant, dass dieser Ruberg, also der ist ja ein Akademiker und Akademiker, die sind ja immer, wie soll man sagen, die hätten ja nie eine Agenda oder sowas und da gibt's keine Linksradikalen oder so, die komplett ideologisch verblendet sind und deswegen hat er so interessante Artikel wie Understanding Intersectionality Through Game Design, Pedagogical Tools, Teaching Social Justice in an Era of Online Harassment, Interdisciplinary Scholarship, Technology, Culture, Design and Social Justice, Hashtag No Homo, Mapping the Social Functions of Homophobic Twitter Hashtags. Und er hat auch so Bücher wie Queer Game Studies, 2017 University Minnesota Press, Video Games Have Always Been Queer, Expected Spring 2019, auch ein Buch. Und dann hat er noch ein drittes Buch, The Queer Games Avantgarde, How LGBTQ Game Makers Are Reimagining the Medium of Video Games. Oh Mann, Avantgarde. Avantgarde, weil sie nicht heterosexuell sind, oder was? Das ist so krank. I'm watching out for potential problems, Ruberg says. It makes me sad to say that because I truly love teaching undergraduates, but it's hard to tell when you're teaching a student who is open to new perspectives and when you're teaching someone who has the potential to do harm. Also, er teilt seine Schüler ein in die, denen er was beibringen kann und die nach seiner Pfeife tanzen. Und die anderen, die das nicht tun, die haben das Potenzial, Schaden anzurichten. Das ist ein Lehrer, ein Prof oder zumindest ein Dozent. Das ist wirklich, wirklich unsagbar. Und Gamergate ist in seinen Augen halt schuld. Das hat praktisch dazu geführt, dass all diese Dinge passieren, dass er nicht mehr This is about being afraid to give bad marks to students because they might go to their favorite YouTuber with a little bit of personal information about you that could be used to dox you. Also, das machen die Schüler heute. Die gehen dann, die rufen dann die Weltraumaffen an und sagt, hier, der Herr Schmidt hat mir in Latein eine 4- gegeben. Und dann wird bitte dox den. Ja. Und das machen wir dann im nächsten Stream. Kennt ja jeder das Segment. Ja? Ja. Die lustigsten Doxe der Weltraumaffen. Das ist so. Oh. How much of our classroom time do we dedicate to rather teaching and learning, but unlearning? Wenn also diese Leute mit diesen Agenden kommen, dann muss man denen helfen, die zu überwinden. Das ist ein Professor, wie gesagt, der lehrt an der Uni. Wilcox, das ist ein anderer Wissenschaftler, mit dem sie hier gesprochen hat, says that the overwhelmingly masculine, anti-political, anti-education tone common to some spaces in games already dissuades marginalized groups from entering the profession in the first place. It's a vicious cycle in which the same hostile ideologies that make it difficult for other voices to enter the field continue to feed into each other and gatekeep. That culture is kind of already there, regardless of whether someone uses the talking points in my classroom. Also, verstehe ich nicht. Ich verstehe diese. Wie kann ich denn ein erwachsener Mann mit einer Anstellung an einer amerikanischen Uni oder einem College oder so sein und Angst haben vor Leuten, die mit den falschen Ideen in meinen Kurs kommen? Da habe ich doch meinen Beruf komplett verfehlt. Komplett verfehlt. A, habe ich die Möglichkeit zu argumentieren mit denen und zu streiten mit denen, wie sich das an Unis gehört. Und B, sollte das ein Lehrender immer als Herausforderung auch an den eigenen Charakter sehen, wenn er mit Sachen konfrontiert wird, die er nicht glaubt, selber. Deswegen hat sich Steve Wilcox auch an Deplatforming mit einem offenen Letter beteiligt. Also, gut, es war zwar Face Goldie, da bin ich jetzt, bin jetzt von der nicht so begeistert, aber trotzdem irgendwie, keine Ahnung. So. Ha, die Emma Watson hätten wir noch durchnehmen können. Die hat eine Doktorarbeit über Gamergate geschrieben. In der Jennifer Jensen, Mia Consalvo, Pierre Bourdieu vorkommen, Cultural Reproduction, Social Reproduction, aber es ist vielleicht was von Sonderstream am Mittwoch. An educator's job is no longer just about teaching, but helping students unlearn false or even harmful information they've picked up from the internet. Du weißt, du hast gelernt, 2 und 2 ist 4, aber in der feministischen Mathematik kann das auch 5 sein. Ich möchte, dass du dich daran immer erinnerst. Was darf in eurem Gaming-Podcast nicht fehlen? News, Tipps, Spielebesprechungen und Verschwörungstheorien. Die Gamers haben abgestimmt. BZW, die Spotify-Fans. Und most kamen Verschwörungstheorien. Das ist das wichtigste Element für Gamer in einem Podcast. Wie kommt man von Anfang an darauf, diese Geschichte anzubieten? Keine Ahnung. Ich glaube, die haben sich das Ding vom WDR da oder wo das her war, das haben sie sich wahrscheinlich angehört mit dem Krempel über, oh ja, ich bin eine Frau und ich bin online und alle sind böse zu mir. Wahrscheinlich gelernt. Das ist die Verschwörungstheorie halt, ne? Also insofern gehört das schon scheinbar dazu. Ja, oder vielleicht auch die Verschwörungstheorien von Anita Sarkeesian, ja, das genau. Princess Peach-Mädchen irgendwie dazu bringt, rosa. Also, ja, ihr wisst auch, wie solche Umfragen laufen. Ja, wenn da halt ja die Leute hätte das klicken gemacht. Was aus Witz an, ja. Ja, und die... Aber mehr Verschwörungstheorien, müssen wir auch mehr Verschwörungstheorien bringen. Können ja noch mehr Tagesschau-Artikel bringen. Ja, nee, ich habe hier noch eine Verschwörungstheorie im Angebot. Die Gamescom. Die Gamescom ist ja schon seit ein paar Jahren auf politischen Bühne, vielleicht war es auch schon länger, aber ich merke es auf jeden Fall seit ein paar Jahren ziemlich stark. Und die Amadeo-Antonio-Stiftung hat sich gefreut, dass es Panel über queere Spielgeschichte und Frauen im Gaming gibt, die natürlich mit Sicherheit wieder so gelaufen sind, wie die halt laufen, weil da waren ja auch die entsprechenden Figürchen, die wir kennen, wieder bei der Messe. Die solche Panels dann halt halten und ja, die Ergebnisse von dem Ganzen stehen im Prinzip schon fest. Also diskutiert wird da auf jeden Fall nicht. Es wird halt nur die eigene Agenda rausgehauen und ja, ist alles ein bisschen schade. Also entweder sollen sie den Krempel ganz bleiben lassen oder da mal ein bisschen drüber reden, auch über diese Themen. Aber ja, es ist halt so eine Art Mini-Republika da auf der Gamescom. Ja, aber da geht es um die Gamescom-Konferenz, die an einem Tag war. Da konnte ich leider nicht hin. Die Gamescom konnte ich besuchen. Aber mir ist da nichts aufgefallen, was großartig zu berichten wäre jetzt. Aber interessant. Diese Konferenz, die wird, ich gehe mal davon aus, dass die Talks auch irgendwann bei YouTube erscheinen werden. Dann nee, wir uns nicht alle. Beschäftigen müssen. Nicht alle, nur so ein bestimmter Teil davon. Diese Fachsachen, die sie da haben, sind, glaube ich, auch nicht nur einen Tag, sondern sind, glaube ich, 2 oder 3 Tage oder so nochmal zusätzlich. Also die Konferenz war nur am einen Tag, aber ja. Ja, diese Fachgespräche sind aber nochmal extra. Wo sind die 50 Millionen Euro? Gebt mir die 50 Millionen Euro. Ja, habe ich mich auch gestern gefragt. Ich hatte also ich frage mich auch irgendwo. Also in so ein gutes Versteck wirklich. Wir würden einen prima Risikoabklatsch, wo man gegen SJW um Berlin kämpft, abliefern. Perfekte Idee. Ja, und ich meine, ich habe das hier nicht eingereicht, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Sie ja gesagt hatten, dass wegen der Mautpleite jetzt auch diese Games-Förderung irgendwie gestrichen ist. Aber steht das hier drin? Wahrscheinlich dann nicht, ne? Ja, das ist halt so, dass die bewilligt wurden, aber wieder gestrichen wurden. Im 2019er Haushaltsentwurf waren sie drin, im 2020er sind sie gestrichen und die Leute wollen jetzt wissen, wo die sind, sozusagen. Und der Scheuer, zu dessen Ressort das ja gehört, der sagt zwar, er versucht es irgendwie da noch reinzuklemmen und so, aber ich glaube es nicht. Was ich den interessanteren Teil an diesem Artikel fand, war das hier drin mit dem, dass die Förderung halt nach, dass einer von den Linken, ja genau, hier haben wir es. Wir wollen nicht die weitere Monopolisierung der Games-Branche finanzieren, sagte der Bundestagsabgeordnete Jörg Schindler der Linken. Stattdessen müsste die Förderung gezielt Titel fördern, die als wertvoll empfunden werden und etwa demokratische Werte förderten. Diese Forderung stieß aber auf Ablehnung bei SPD und CDU, was ich ganz schön based von denen finde. Das bin ich gar nicht gewöhnt. Das ist wohl wahr. Wahrscheinlich hat ihm nur die Liste von Titeln nicht gefallen, die der Schindler da vorgelegt hat. Sie hätte lieber eine andere. Also, Schindlers Liste war schlecht. Ja, okay. Ja, aber dass es halt nicht drum gehen sollte, wie man das nächste Anno finanziert, ist irgendwie, obwohl, ja, wer weiß, aber da hängt halt auch ein internationaler Riesenkonzern wie Ubisoft dahinter. Ja. Aber es war ja auch eigentlich halt klar, dass sie mit diesem gesellschaftlich relevanten, da reden die ja die ganze Zeit von, im Zuge von dieser Förderung. Also, die sagen ja, zwar aber auch, dass halt. Sie trotzdem sagen zwar auch, dass es das in anderen, dass sie das in anderen Ländern gibt, irgendwelche Förderungen, zum Beispiel Kanada oder so, und dass wir das deswegen schon brauchen, um da irgendwie wettbewerbsfähig zu sein. Aber auf der anderen Seite sagen sie halt auch, dass es irgendwie alles Bildungsauftrag und was weiß ich nicht was irgendwie sein soll. Ja, wir werden das weiter beobachten, ob es noch Geld gibt für die Spielebranche oder nicht. Oh, nein. Nein. Ja, das ist hier, keine Ahnung. Nein, Phoenix, Video, warum tut ihr das? Spiel dieses Video nicht ab. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, hier hat Phoenix wohl das Recht gekauft an diesem Film Indie Games Movie, wo es um drei Entwicklungen geht, unter anderem halt auch das Fest von dem Phil Fish hier. Und was hier aber ja überhaupt nicht thematisiert wird, ist ja diese ganze Sache, die ja auch im Zuge von Gamergate rausgekommen ist, mit dieser Indiecade-Geschichte da, dieser Preisverleihung, die sie da ja quasi für das Spiel von ihm da verdreht haben. Also das haben sie Der hat zweimal nacheinander, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit seinem Spiel an der gleichen Kategorie teilgenommen auch. Also dem hat man wirklich alles zu Füßen gelegt, was ging. Ja, genau. Und andere Sachen da drin in dieser, also es ist ja da auch irgendwie in dem Zuge, haben die Leute ja darüber gesprochen, irgendwelche Preisrichter haben sich da halt gemeldet, dass sie da auch die ganze Zeit irgendwie ausgewählt haben nach, der und der braucht irgendwie unsere Hilfe und so, ne, für seinen politischen Aktivismus und so ein Kram. Also halt, ja, in dieser Szene irgendwelche Sachen gepusht, nur weil sie halt die richtige Ausrichtung haben und nicht, weil es irgendwie gute Spiele sind oder so. Und obendrauf kommt nochmal, dass dieser Preis auch nicht einfach nur so ein Scherzpreis irgendwie ist oder so, sondern dass die Leute da auch Geld für bezahlen mussten, um überhaupt an diesem Wettbewerb teilnehmen zu können. Und ja, dann da irgendwie so ein Geschiebe und Geklüngel da irgendwie zu haben, ist natürlich schon ziemlich mies. Das ist besonders geil, ja. Ja, und das wird hier halt überhaupt nicht thematisiert natürlich, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das bei den Leuten nicht angekommen ist. Noch ich habe den. Oh. Nee, so. Ich habe den damals in irgendeinem Bundle gekriegt und habe mir den angeguckt. Und ich kann sagen, das lohnt sich die Lebenszeit, die 1,43,05 oder wie lang es sind, nicht diesen Film zu gucken. Weil man sieht eigentlich nur Hipster, wie sie sich selber irgendwie feiern oder bemitleiden. Das ist wirklich unerträglich. Ja. Ja, jetzt hier öffentlich-rechtliches Fernsehen hat Geld bezahlt, um uns diesen Film zu geben. Guckt ihn euch nicht an. Das ist wirklich nicht wert. Monopoly für Sozialismus ist scheinbar ein Spiel, was es gibt. Ich weiß nicht, ob es neu ist, aber auf jeden Fall dieser Herr Kapur hier, der hat es gekauft und fand es nicht so gut. Ein Haufen linker Leute auf Twitter haben das übel abgehatet. Das habe ich gesehen, da stand irgendwie auf allen Straßen No Property oder so. Walmart hat es wohl auch aus dem Programm genommen. Oder Target wieder mal. Nee, Walmart war es, glaube ich. Aber der Typ ist auch verrückt. Also, der behauptet irgendwie, dass die Zielgruppe des Spiels seien hasserfüllte Boomer, die nicht mitbekommen haben, dass es Spiele wie Siedler von Catan gibt, wobei halt Klaus Teuber, der Erfinder von Siedler von Catan mit Jahrgang 1952, ja. Naja, Nick, musst dich nicht auskennen, wenn du über Spiele sprichst, schon klar. Außerdem, es ist eine Parodie und ja, kann man sich darüber streiten, ob es eine gelungene oder nicht gelungene Parodie ist, aber ich finde es ja lustig, dass sie die Parodie so ernst nehmen, dass sie dann irgendwie meinen... Ah, oh, da gab es richtigen Shitstorm, Alter. Ich habe trotzdem auf den Schlips getreten fühlen von allem irgendwie da drin. Ich habe einen geheimen Infiltrations-Account, um Progressive und Linke auf Twitter aufzuhorchen und da ging es überall rum und alle haben sich aufgeregt, es war so köstlich. Ach, du bist dieser Mario Sixtus. Ja, genau. Das ist nur eine Zeihob, um verrückte Ideen einzugeben. Ich will, dass der Wahnsinn noch weiter fortschreitet. Aber wir haben ja vorhin auch schon gelesen, dass wir mit Satire aufhören müssen, weil wir die Demokratie zerstören. Und was ist das anderes als Satire, also Demokratie zerstören? Es steht sogar Parody drauf, verdammt. Das ist ein ganz interessanter Einblick in die deutsche Presselandschaft. Und haben Sie auf sich selbst geguckt? Sorry. Sagt dieser Herr Hartmann hier, dass die Öffentlich-Rechtlichen kommen besser weg. Dass halt die Medien ganz klar von Leuten geprägt sind, die aus den Eliten stammen, wirtschaftliche Elite, politische Elite etc. Nein, doch. Oh. Und die kleinen Journalisten, die haben gut 14% eingebüßt an Realeinkommen in den letzten beiden Jahrzehnten. Die Redakteure der großen Medien eher einen 22%igen Zuwachs. Das ist außerdem eine sehr kleine Clique, sagt er. Also diese ganzen Entscheider, die wirklich oben sitzen in den Medien, sind 150 bis 200 Personen in Deutschland. Das hätte ich so auch nicht gedacht. Es sind im Wesentlichen Männer, die zu 2/3 aus den oberen 4% der Bevölkerung kommen. Die Medienelite ist zusammen mit der Justizelite die zweitexklusivste nach der Wirtschaftselite. Es gibt allerdings einen großen Unterschied zwischen öffentlich-rechtlich und privat. Im privaten Bereich stammen knapp 4 von 5 Personen aus den oberen 4%. Im öffentlich-rechtlichen ist es nur gut die Hälfte. Komisch. Aber immer noch die Hälfte. Finde ich ja gut, dass ich der Hälfte von den Leuten, die aus der Oberschicht stammen, noch Geld geben darf mit Demokratieabgabe. Dankeschön. Seid ihr bestimmt der Betriebsrat durchgefochten und die rühmen sich jetzt damit. Wir haben 2012 eine große Studie gemacht und die Inhaber der 1000 wichtigsten Machtpositionen in Deutschland untersucht. Auch aus der Medienelite waren knapp 50 dabei und für mich war interessant, gesellschaftliche Ungleichheiten werden komplett anders bewertet, je nachdem, aus welchem Milieu man selbst stammt. Nein, doch, oh, aber ja, finde ich gut, dass das auch mal jemand mit Wissenschaftler auf dem Schildchen am Hemd. Ja, aber ist wieder die Frage, was die unter sozialen Ungerechtigkeiten verstehen. Verstehen die da jetzt irgendwie hier Zeitarbeit oder sowas darunter, oder verstehen die da jetzt wieder Pinktext darunter? Nee, ich glaube, es geht ihm hier wirklich eher um Klassenunterschiede. Na, das frage ich mal zum Zweifeln. Naja, also der Zugang zu den größeren Medien wird immer schwieriger. Man braucht Praktika, am besten bei angesehenen Medieninstitutionen. Die früher üblichen Wege über Volontariate gibt es immer seltener. Die Volontariate bei den größeren Medien sind schwieriger zu kriegen und dann muss man Vorleistungen bringen, nicht nur Praktika, sondern auch Vorarbeiten, die man mit der Bewerbung abliefern muss. Und das erfordert Zeit. Jemand, der arbeiten muss, um sich über Wasser zu halten, der hat die Zeit einfach nicht. Ja. Man könnte seiner Meinung nach halt zum Beispiel die Leute bezahlen, die die Praktika machen. Man könnte die Anforderungen für angehende Journalisten so ausrichten, dass Bewerber ohne den, bildungsbürgerlichen Hintergrund eine größere Chance haben. Und das effektivste Mittel wäre sicherlich eine Quote für Arbeiterkinder analog zu der von für Frauen. Top Idee, ja. Ich hätte auch noch eine Idee. Ja, hallo, ich habe auch eine Idee. So, hier ist meine Idee. Wir hatten ja das eine Jahr schon, das war auch das GEMA-Gate-Jahr, wo dann in der Aufnahmeprüfung für die Deutsche Journalistenschule in München da auch das Thema Frauen im Gaming irgendwie war, wo man dann quasi aufschreiben sollte, wie man da an das Thema dann quasi rangeht. Also eine Reportage irgendwie halt produzieren für die Aufnahmeprüfung. Ich bin dafür, dass wir das ab jetzt jedes Jahr machen und jeder, der da irgendwas schreibt mit von wegen, ja, ist total sexistisch und so. Ich habe da mal meine Aktivistenfreundin gefragt und die ist auch der Meinung, die würde ich ablehnen. Und dann hast du auch eine schöne leere Schule. Nur noch mit den Leuten, die sich wirklich mit den Themen beschäftigen, und das ist doch ein super easy Weg, um die Qualität zu steigern, und da hast du bestimmt auch mehr Arbeiterkinder dabei, denn die kennen wahrscheinlich weniger Aktivisten, die sie fragen können. Und das ist doch super. Also ich glaube, das ist eine Weltidee. Die solltet ihr mal dringend etablieren bei euch. Auf jeden Fall. Aber der Interviewee, also der Michael Hartmann, der hat ein interessantes Buch rausgebracht. Die Abgehobenen, wie die Eliten die Demokratie gefährden. Bin ich mal gespannt. Ja, ich dachte, ich reiche den wöchentlichen NZZ-Artikel ein, aber ich hätte mich gar nicht bemühen müssen. Waren ja schon zwei, glaube ich, in der Runde. Ich möchte einfach einen Satz aus diesem... Ja, also der Autor resoniert darüber, warum der deutsche Bademeister als sich verändert und eigentlich nicht mehr existiert. Und geht dann um die 68er und ob die das verbrochen haben, das halt und so weiter und so fort. Ich möchte einen Absatz vorlesen. Wahr ist aber auch, dass der politische Großangriff auf die alte bürgerliche Welt, der sich in den folgenden Jahrzehnten, also nach 68, fortsetzte und heute unter linksgrünen Vorzeichen Teil des politisch dominanten Zeitgeists ist, auch sinnvolle Traditionen und Autoritäten geschleift hat. Aus Heinrich Manns deutschem Untertan ist inzwischen ein kleiner Coffee-to-go-Egomane geworden. Weniger genialer Künstler, eher ein um sich selbst kreisender Selfie-Spießer voller Ansprüche an die Welt, die er an sich selbst nie stellen würde. Er hält seine Strategie individueller Lebensoptimierung, Werbebotschaft unterm Strich zähl ich, für exklusiven Hedonismus, den er gerne mit der großen moralischen Münze veredelt. Identitäre Weltrückrettungspolitik im Ich-Format. Die Freiheit der anderen ist dem Ego-Bürger nicht mehr Bedingung seiner eigenen Freiheit. Nein, er ist das Maß aller Dinge. Sehr schön. Vielen Dank, Reinhard Mohr. Guter Artikel. Sehr gut. In Australien wurde ein Kind vegan ernährt und das hatte mit 19 Monaten nur 5 Kilo und keine Zähne. Und jetzt haben die Eltern Community-Arbeit aufgedrängt bekommen und Rechte zum Zugang zum Kind verloren, weil es vegan ernährt worden ist. Veganismus ist eine Geisteskrankheit. Nee, ich meine, wenn Erwachsene das machen, dann müssen die das schon selber wissen. Aber ein Baby? Ja, ist schon heftig. Den man dann nicht mal, also ich habe mir den Artikel angesehen, die Mutter hat es nicht mal gestillt, sondern es hat Reismilch bekommen. Wo der erste sozusagen Mediziner, den sie danach gefragt haben, gesagt hat, oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was man so einem kleinen Kind geben kann. Hm. Hm. Oh, das Menü der Ich habe etwas Lustigeres, und zwar ist das ich weiß gar nicht, wie ernst das alles gemeint ist, aber es ist zumindest noch auf dem anderen Link auch hinterlegt mit Zahlen, aber hier haben wir nur die Grafiken, wie die CO2-Bilanz von verschiedenen Gerichten aussieht und ob das gut ist, ob das schlecht ist und wo die Schwerpunkte der Sachen liegen. Ne? Hier sehen wir zum Beispiel, ein Döner hat eine sehr schlechte CO2-Bilanz, das finde ich bedenklich. Ne? Die Currywurst mit Pommes, ne? 620, oh Gott, ist das... Welche Ideologie verfolgt dieses Bild jetzt hier? Nee, aber einfach nur interessant. Das ist ja. Schnitzel mit Pommes. Euer Lieblingsgericht, ein Schokoladenkuchen. Den könnt ihr euch mal gönnen mit 200 Gramm CO2, also pro Stück. Ne? Käse. Auf jeden Fall sehr viel besser als zum Beispiel eine Käseplatte mit 1668 Gramm CO2. Kalorien sind egal, ne? Ja? Also unser Alltag wird ja bald bestimmt werden durch die CO2-Äquivalente, die unseren Credit Score beeinflussen werden. Das finde ich aber jetzt ganz schön zu weit. Mal gucken, was wir uns bald leisten können, wie viel CO2. Ja, also alles ein bisschen mit einem zwinkernden Auge natürlich, ne? Aber schon ganz schön liebevoll recherchiert, ne? Ganz schön intensiv. Ich sehe da kein zwinkerndes Auge. Eine Orientierungshilfe vom Rind bis zum Brot. Alter Schwede. Jo. Wird ausgedruckt und dann an den Küchenschrank gehängt. Tja, ich meine, Soja steht da leider nicht. Aber, nee. Ne? Fahrer von teuren Elektroautos häufig in Unfälle verwickelt. Ja, und die Begründung dafür ist, dass die anders beschleunigen und heftiger beschleunigen und die Fahrer da häufig nicht so drauf eingestellt sind. Ja, das sind zwar auch irgendwie ältere Fahrer oder so, aber das muss ja nichts heißen, dass sie nicht drauf eingestellt sind. Haben sie nicht dran gedacht oder so. Das kann ja jeden mal überraschen, wenn da plötzlich das Ding abgeht wie eine Feuerwehr, weil die sind ja schnell, die haben ja einen starken Anzug. Ja, da kommt jetzt, hat die AXA jedenfalls vermeldet, in ihren Daten, die Unfälle rein, so langsam aber sicher. Ja, das ist hier ein ziemlich langer, ziemlich guter Artikel, den ich nochmal als Leseempfehlung geben will. Da geht es um die 3D-Druckertechnologie und quasi die Verheißung, die das mal gewesen ist. Und der Autor geht so ein bisschen darauf ein, dass die Leute, die sich damit damals beschäftigt hatten, also wirklich beschäftigt hatten, halt überhaupt nicht enttäuscht sind, wie man jetzt mittlerweile meint, sondern die wussten halt, dass das nicht für alles irgendwie brauchbar ist, sozusagen diese 3D-Technologie, also dass nicht jeder irgendwie seine eigene Fabrik sich damit jetzt baut oder so, was sie da irgendwie gedacht haben, wie das irgendwie mal wird, sondern dass man halt ganz gute Prototypen damit machen kann und dass es halt so ein Ding halt bleiben wird für Leute, die sich halt damit auseinandersetzen, aber jetzt nicht so diese Revolution der Produktionstechnologien nach marxistischem Vorbild, schreibt er ja halt eben auch so. Dass man sich davon halt erhofft hat, dass die Produktionsmittel jetzt dann jedem irgendwie zur Verfügung stehen oder so mit 3D-Drucker oder so. Und das. Aber was sollten die Leute da machen? Sich Autos drucken oder? Das war halt so eine, also das kann ich mir auch noch ganz genau erinnern damals. Da haben ganz viele Leute halt sowas geschrieben. Und da ja, aber das ist halt Arbeit, tralala und so. Den Hype gibt es ja schon immer, dass die Digitalisierung alle Jobs digitalisieren wird und tralala und so. Das mit 3D-Drucker. Ich will nicht abstreiten, dass in der fernen Zukunft das mal möglich sein werden würde, aber meine Tochter würde es nicht miterleben. Also. Nee, wahrscheinlich eher nicht, weil das meint der Herr hier halt eben. Also das taugt halt nicht für Serienproduktion und das hätte man auch vorhersehen können, dass das nicht dafür benutzt wird. Darum geht es einfach nur. Ja, ein Kollege von mir hat das mal als mittelschweres Projekt für eine Zwischenprüfung oder so bezeichnet. Das ist sicher ungefähr richtig. Das Bundeskriminalamt. Geht da um G7-Gipfel und die deutsche Störerliste wurde scheinbar ausgetauscht nach Frankreich. Und jetzt haben deutsche Aktivisten slash Journalisten Probleme rumzureißen. Und ihre Versammlungsfreiheit wurde damit außer Kraft gesetzt. Und das BKA und der Verfassungsschutz agieren als Gesinnungspolizei. Gut, beim BKA bin ich verwundert, aber was soll denn anders sonst der Verfassungsschutz tun? Ich keine Ahnung. Aber ja, ist trotzdem nicht gut. Also ich, so sind die. Keine Ahnung. Radio Dreieckland kenne ich noch aus meiner Attac-Zeit. Also und damals. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch wieder so ein Fall von die Linken schreien danach nach mehr Europa und mehr Zusammenarbeit. Aber wenn sie es dann am Arsch beißt, dann, also dann ist Haram. Ja, ich natürlich finde ich das auch scheiße, dass da Journalisten eingeschränkt werden, aber manchmal gräbt man sich halt auch die eigene Grube. Schreien die wirklich danach? Also ich kenne das eigentlich nur aus dem liberalen oder konservativen Lager mit dem Abgleich und so. Ja, nee, ich meine eher halt mehr einfach grundsätzlich mehr Europa und weniger Nationen und so. Und in Europa wird es, in dem mehr Europa wird es dann halt an der Tagesordnung. Aber das meinen sie ja damit eh nicht, so solche Sachen. Ja, das ist ja, die meinen immer einen Haufen Sachen nicht, vor allem nicht sich selber, aber am Ende sind sie dann am Weinen. Jedes Mal. Sehr gut formuliert. Ja, kommen wir zum Thema Infrastruktur. Wo und wie Deutschland seine Infrastruktur ruiniert hat. Kommunalfinanzen. Hier jetzt geht es um Kommunalfinanzen. Und ja, in einem Teil von Deutschland gibt es einfach eine total desaströse Lage, was die Kommunalfinanzen angeht. Das hat verschiedene Gründe. Einer der Gründe sind die Auflagen, die die Kommunen bekommen haben bei den Sozialausgaben. Das sind im Endeffekt Maßnahmen, die von der Bundespolitik beschlossen werden oder von der Landespolitik beschlossen werden, aber in den Hoheitsbereich der Kommunalpolitik fallen und deswegen von denen finanziert werden müssen. Die kriegen deswegen Zuschüsse vom Bund, aber es wird nie hundertprozentig finanziert. Und diese gesetzlichen Auflagen, die die Kommunen schultern müssen, die steigen und steigen und steigen. Und Neuinvestitionen sind quasi mittlerweile in einer ganz anderen Kategorie als diese gesetzlich verbindlichen Sachen. Ja, gesetzlich verbindlich wäre es, die Brücke zu sanieren, wenn kurz bevor sie einstürzt. Aber eine neue Brücke zu bauen, um den Verkehr zu entlasten oder ein neues Schwimmbad zu bauen oder sonst irgendwas, das wäre eine freiwillige Investition und die kann nicht funktionieren, wenn nicht alle gesetzlichen Auflagen erfüllt sind und dann nicht noch ein Überschuss ist. So. Und ja, bei den meisten Kommunen ist das nicht so ganz der Fall, vor allem in Westdeutschland und in Norddeutschland. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da sieht man auch auf der Karte ungefähr, wie das Verhältnis ist. Das ist nicht komplett ausführlich, aber man kriegt ungefähr ein Verhältnis dafür, dass in gewissen Regionen es einfach sehr viel stärker ist. Das sind einfach nur die allgemeinen Investitionen. Das, was ich gerade gesagt habe, wenn Überschuss da ist und alle gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt sind, was sind die Neuinvestitionen? Oh, warum ist denn das auf der Seite? Schicke Grafik. Ja, oder sehe ich das nur? Ja, aber hier sieht man beispielsweise, wenn quasi eine Kommune so viel gesetzliche Aufgaben bewältigen muss, dass sie durch ihre Einnahmensituation das nicht bewältigen kann, dann nimmt sie einen Kassenkredit auf. So, das ist ein Kredit, der ist dadurch gedeckt, dass es die Kommune eine Gebietskörperschaft ist und eine Bank einfach davon ausgehen muss, dass die kreditwürdig sind. Und ja, wie gesagt, wenn man aus den Kassenkrediten raus ist oder nur einen Teil der Kassenkredite zurückführen muss und dann einen Überschuss hat, nur dann kann man neue Investitionen überhaupt tätigen und deswegen bröckelt überall alles. Ja, Schulen zu renovieren gilt beispielsweise auch als Neuinvestition. Ja, und deswegen stehen überall immer viel mehr, man kennt das vielleicht in den Bezirken Nordrhein-Westfalen, deswegen stehen überall irgendwie Container auf den Schulgeländen rum. Ja, weil die Schulanbauten kann man sich nicht leisten, aber so Container, die kann man aus irgendwelchen anderen Budgets dann doch finanzieren. Ja, weil es halt keine permanenten Gebäude sind. Und ja, das ist eine sehr desaströse Lage, die halt sehr viele Kommunen in Deutschland haben. Und auch alle Kommunen, die jetzt nicht rot sind auf dieser Karte, haben auch noch die Probleme. Diese Karte zeigt nur die Kassenkredite. Ja, die meisten Kommunen sind, also es gibt natürlich reiche Kommunen, aber die meisten Kommunen können sich Neuinvestitionen gar nicht leisten. Ja, und nochmal, Neuinvestitionen oder freiwillige Investitionen sind eigentlich das, was der Normalbürger als eine Investition verstehen würde. Ja, sowas wie Sozialbauten beispielsweise auch, Sozialwohnungen oder sowas. Ja, das hat ja der Tübinger Bürgermeister auch mal gesagt. Das ist genau der Punkt, worum es da geht. Er hat gesagt, er durfte neue Wohngebäude bauen, um Flüchtlinge da unterzubringen, aber er darf keine neuen Gebäude bauen, um halt Obdachlose oder Leute, die Wohnungssuchend sind, die nicht durch diese Flüchtlingskontingente zugeteilt wurden, unterzubringen, weil das eine gesetzliche Auflage für die Stadt war, die Dinger zu bauen. Und deswegen, ja, das bezieht sich auch auf diese Sachen. Und ja, nur mal um einen Aspekt zu zeigen, was das im echten Leben dann für Auswirkungen hat. Das war schon bitter auf jeden Fall. Und viele Städte haben ja eben auch eine Haushaltssperre oder sowas, ja. Ja, und das ist ein sehr, sehr, sehr großes Problem. Ein riesiges, riesiges Problem, was man halt nur dadurch ändern kann, indem man entweder die Schulden umschichtet, den Kommunen mehr Steuern zur Verfügung stellt oder einen Teil von anderen Steuern. Da muss auf jeden Fall eine Reform geben, weil das nicht mehr 10 Jahre so weitergehen kann. 10 Jahre klappt das nicht mehr. Ja, vorher muss was passieren. Kommen wir zur PSD 2. Das ist eine Richtlinie im Rahmen der European Digital Single Market Initiative. Kommt ja immer wieder. Und hier geht es um die Zahlungsdienstleister-Richtlinie. Das wird uns alle betreffen, wenn wir mit Kreditkarten online zahlen, weil wir dann noch einen zusätzlichen Authentifizierungsschutz-Schritt hinzufügen müssen. Das kann ein Fingerabdruck sein oder ein Gesichtsscan oder sonst irgendwas. Das werden die noch herausfinden. Weil an sich hätte jetzt in ein paar Wochen das alles in Kraft treten sollen am 14. September. Allerdings gibt es jetzt nochmal eine Verlängerung für die Privatkunden und für die Zahlungsdienstleister, die mit den Banken zusammenarbeiten. Was passiert mit dieser PSD2-Richtlinie? Es gibt neue Auflagen, dass einerseits stärkere Sicherheitsmaßnahmen greifen müssen. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung reicht nicht mehr. Es muss noch ein zusätzlicher Schritt eingefügt werden. Immer wenn eine Kreditkarte im Spiel ist. Ja, also wenn ihr beispielsweise PayPal benutzt, eure Kreditkarte ist hinterlegt, dann wird PayPal noch irgendwas einfügen, Fingerabdruck oder sonst irgendwas. Aber wenn ihr das per Lastschrift macht über deine PayPal, DNA, dann genau. Deine DNA. So. Ja, und das normale Ethan-Verfahren, was viele Online-Banking-Sachen benutzen, das wird dann auch nicht mehr funktionieren. Ich meine, ich denke mal, die Leute, die es betrifft, die werden da schon eine Benachrichtigung von der Bank haben, wobei die auch wieder eine Verlängerung beantragt haben und die auch bekommen haben. Und eine Sache, die besonders interessant ist und besonders wichtig ist, ist eine Novelle, das ist die sogenannte Open-Banking-Initiative, die quasi die Banken verpflichtet dazu, dritten Zahlungsanbietern die Daten zur Verfügung zu stellen, die sie von dir haben. Wenn du beispielsweise eine Webseite hast und du hast bei 5 Banken Konten, ja, und du willst halt auf einer App oder sonst irgendwas alle Konten dir angucken und nicht für jede Bank eine einzelne App benutzen, dann müssen die Banken dieser App eine Schnittstelle zur Verfügung stellen, dass sie die Daten haben dürfen. Natürlich immer mit deiner Zustimmung. So, das ist neu. Und das betrifft nicht nur, also das ist jetzt das einfachste Beispiel, was ich gewählt habe. Ihr könnt euch ganz viele andere Beispiele denken. Ohne Zustimmung kannst du eine Bankgeschäfte machen. Immer mit Zustimmung, aber die Systeme müssen halt dafür sein. Also ich meine, ihr wisst ja, ne, habt ihr gelesen, zustimmen, ja, ich stimme zu, klick, ne. Aber das ist ein sehr wichtiger Aspekt, weil diese Zahlungsdienstleister, der englische Begriff ist mir jetzt entfallen, aber der ist ein bisschen bezeichnender. Das sind quasi, sagen wir es mal so, das ist quasi die Grundlage, die gebraucht wird für sowas wie ein Social Credit Scoring System. So, weil sonst funktioniert das ja mit dem ganzen Datenschutz und so weiter nicht, ne? Mit so einem System funktioniert das. Weil du hast dann beispielsweise ein System, wo du deine Daten halt freiwillig zur Verfügung stellst und dann müssen die Banken denen die Daten geben. Ja, und das ist halt abseits von dem, was man als Kunde davon hat, ja, das mit der zusätzlichen Authentifizierung. Diese Zahlungsdienstleister, da wird es bald ganz viele zusätzliche Apps geben. Ja, das eine Beispiel, was ich genannt habe, mit einer App mit ganz vielen verschiedenen Banken mit den Accounts drin, das wird nur eine Sache sein. Es gibt ja jetzt schon sehr viele verschiedene Apps, aber die werden viel mehr Zugriff bekommen. Und das wird alles genutzt werden, um verschiedene Credit Scores zu bauen. Ja, dieser Social Credit, das ist ja nur perspektivisch dann irgendwann, ne? Und sehr viele Unternehmen, die dafür benötigt werden, damit so ein System dann auch im europäischen Raum überhaupt erstellt werden kann, abseits von Google oder Tencent oder anderen ausländischen Unternehmen. Dafür gibt es jetzt bald einen neuen EU-Fonds, und zwar den European Future Fund. Und das ist im Endeffekt ein Teil von einem Vorschlagspapier, was jetzt an die EU-Kommission gegeben wurde. In diesem Papier stehen auch andere Sachen drin. Da geht es bis hin zu irgendwelchen Naturschutzinitiativen, dass auf öffentlichen EU-Gebäuden Bienenstöcke angelegt werden, um Bienenvölker wieder anzusiedeln in gewissen Regionen oder sonst was. Aber es geht explizit um Venture-Kapitalförderung, wo halt Startup-Unternehmen sich bewerben können sollen, um halt Tech-Unternehmen aufbauen zu können. Wie die sich das jetzt genau vorstellen, mal schauen. Ja, die wollen halt quasi Google und so weiter den Kampf ansagen. Ob das alles klappt, weiß man nicht so ganz genau. Ich überlege, war da noch was Wichtiges bei den 100 Billionen Fonds? Ich glaube nicht. Also da muss man noch gucken, was dabei rumkommt, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass sie da die wollen halt auf jeden Fall einen Logistikdienstleister beispielsweise aufbauen, um gegen Amazon in Stellung zu gehen und einen Zahlungsverkehrdienstleister, um gegen PayPal in Stellung zu gehen und halt alle Unternehmen, die man halt so kennt. Ne? Milliarden. Schon Ansage. Ja, 100 Milliarden ist jetzt nicht so super viel, aber es ist ja Seed-Kapital und Venture-Kapital heißt, du bringst die Hälfte und kriegst die Hälfte von denen oder sowas. Okay. San Francisco, oft Quelle unserer Heiterkeit. Auch jetzt wieder. Also man möchte dort die Nomenklatura ändern, um Leute, die mit dem Gesetz in Berührung gekommen sind, nicht zu stigmatisieren. Und deswegen wird man nicht mehr von einem verurteilten Täter sprechen, sondern von einer justizinvolvierten Person. Finde ich gut, damit können wir das Stigma endlich brechen. Yikes. Ja. Hier geht Fabian Goldmann auf bürokratische Massenvernichtungswaffen ein. Und zwar zählt er hier negative Wirkungen von Sanktionen auf. Kann man sich in der Ruhe mal anlesen, wenn man möchte. Und das hier, das hatten wir auch schon mal in einem vorherigen Stream. Es ist einfach in meinen Augen ganz interessant, weil zumindest ich habe jetzt so den gefühlten Verdacht, dass oftmals, was hier besprochen wird, ein bisschen Agenda-Setting-mäßig für Medien ist. Deswegen, wenn ihr hier sozusagen vom Center for Strategic International Studies, wenn ihr hier das Risk-to-Watch-Update durchlest, könnt ihr, wenn ihr die Mainstream-Medien anschaut, manchmal nicht ganz so überrascht sein, wenn ein bestimmtes Thema plötzlich auf der Tagesordnung steht. Und ja, deswegen lest es euch durch. Das ist interessant. Ja, also ich stimme dir bis auf einen Punkt absolut zu. CSIS, da findet ihr das drunter, wenn ihr das sucht. CSIS, nicht die Serie. Und allerdings, den Artikel, den hast du schon mal vor ein paar Wochen eingereicht, ne? Ja, ich hatte mir den durchgelesen und ich wollte ihn in der Luft zerreißen, weil da voll viel Blödsinn drin steht, aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Ja, aber die Ausnahme, weil dieser Brennan, der Brennan ist halt eigentlich, der ist halt auch nur ein Fellow und ist halt auch. Ja, ey, also ich will nichts über den Gehalt aussagen, sondern nur über das Agenda-Setting. Also, weißt du. Thesis ist an sich eine sehr gute Quelle, nur dieser Artikel war gerade sehr seltsam. Hat auch sehr vielen Sachen widersprochen, die ich halt gerade auch, keine Ahnung, aus Thesis Quellen erfahren habe. Also, naja. Ja, hier sehen wir den Brief, den der britische Premierminister Boris Johnson an unseren Chef Donald Tusk geschickt hat. Und im Endeffekt geht es darum, dass er ja davon ausgeht, dass ein No-Deal-Brexit durchführbar ist. Ja, ist es ja auch. Und trotz allen Unkenrufen möchte er immer noch versuchen, das Ganze in einen diplomatischen Deal zu packen, dass es halt keinen Hard-Brexit gibt und alles neu verhandelt werden muss mit irgendwelchen temporären Übergangslösungen, die alle allerdings schon ausverhandelt sind. Hatte ich hier ja schon mal besprochen. Ich hatte ja sowohl den Plan der EU, sowohl den Plan des United Kingdoms für No-Deal-Brexit. Das ist alles mehr oder weniger klar, was da passiert. Zumindest große Konzerne haben auch alle diese Pläne, haben die auch alle implementiert. Wie es mit kleinen Unternehmen aussieht, gut. Da gab es sehr viele Stimmen aus den britischen Kleinunternehmerverbänden, dass halt von der Regierung quasi Notfall- oder beziehungsweise Informationspläne rausgegeben wurden für den Fall eines No-Deal-Brexit an größere Konzerne. Allerdings die kleineren Verbände bis hin runter zu irgendwelchen Handwerkerleuten, dass sie halt nicht informiert wurden und sich halt selber vorbereiten mussten. Gut, das kann man kritisieren. Und das ist ja auch keine schöne Situation. Ich fand das auch nicht gut. Aber ich glaube, dass das auch alles so ein bisschen absichtlich gewesen ist, um halt Stimmung gegen Brexit zu schüren. Aber das ist nur meine Meinung. In diesem Brief geht es im Endeffekt darum, dass Donald Tusk Verhandlungen angeboten werden, obwohl ja alle Verhandlungen schon abgelehnt worden sind, mit der einzigen Bedingung, dass der nordirische Backstop einfach nicht stattfinden soll, sondern dass da einfach weiterhin die Vertragsgrundlage neu geschaffen werden soll und bis dahin alles, wie es bisher läuft, gehandhabt werden soll. Ja, bis auf diese Single-Market-Sachen. Ja, aber da geht es um das Good Friday Agreement und andere Sachen, die ja hoch umstritten sind in Irland und Großbritannien. Und die Reaktion war, nee, wir machen gar nichts. Und das ist ja ein Unding, dass er das überhaupt fordert. Und ich fand die Reaktion sehr, sehr schlecht, weil der Brief, wenn man sich den durchliest, und das empfehle ich auch, der ist an sich sehr diplomatisch geschrieben und sehr, sehr zurückhaltend und sehr nüchtern und sehr seltsam für Boris Johnson eigentlich. Und da so eine scharfe Antwort darauf zu bekommen, was erlaubt er sich, und es wären irgendwie impertinente Forderungen oder was hat der Donald Tusk dazu gesagt? Tja. Kommen wir zum anderen Donald. Donald Trump. Donald Trump hat ja für Aufsehen gesorgt, dass er gesagt hat, eventuell könnte man ja Grönland kaufen. So. Grönland spielt ja in verschiedener Hinsicht eine Rolle, ja, wenn man daran denkt, dass die arktischen Bestrebungen von Russland und Amerika und verschiedenen anderen Ländern ja sehr ausgeprägt sind. Da wäre Grönland ja eine sehr strategische Position, wenn man die besetzen könnte. Allerdings hat Amerika ja schon eine Militärbasis, und zwar Thule Airfield in Grönland. Also sind die strategisch schon da, und Grönland irgendwie zu kaufen, würde denen dahingehend nicht wirklich einen militärischen Vorteil bieten. Wenn die weitere Militärbasen in Grönland haben wollen würden, glaube ich, hätten die auch kein Problem, die zu bekommen. Da sie in der Vergangenheit schon mehrere Militärbasen in Grönland hatten, unter anderem auch ziemlich seltsame Militärbasen, wie dieses Camp Century beispielsweise. Das ist vor kurzem in die Nachrichten gekommen, weil gesagt wird, oh Gott, wenn das Eis auf Grönland schmilzt, dann wird der Atommüll, den die Amerikaner da hinterlassen haben nach ihren Atomtests, wird wieder an die Erdoberfläche kommen. Tatsächlich ist es sehr interessant, was da stattgefunden hat. Da gab es ein sogenanntes Projekt Iceworm. Da ging es darum, durch Tunnel Nuklearraketen abzuschießen auf Russland im Zweifelsfall. Das hat aber alles nicht funktioniert. Kann man sich mal anschauen. Sehr interessant. Andererseits, diese ganze Grönland-Debatte, ob man jetzt Grönland kauft oder nicht, ist sehr, Ja, ist sehr seltsam. Ich kann mich erinnern, dass vor ein paar Jahren mal im Gespräch war, ob die Chinesen Grönland kaufen könnten. Es hat nicht für sehr große Wellen gesorgt. Allerdings musste ich daran denken, wo ich das jetzt das erste Mal gehört habe. Und der Punkt wäre auch der, dass Grönland nicht von Dänemark abgekauft werden würde, sondern Grönland würde einfach eine Volksabstimmung machen darüber. So, die Dänen sind zwar, also die Dänen könnten nicht Nein sagen, wenn die Grönländer abstimmen würden. Ja, aber Dänemark spielt eine ganz andere Rolle, und zwar es geht schon wieder um die Nord Stream 2 Pipeline. Die soll aufbiegen und verderben soll die. Ach, ich habe schon gar keine Worte mehr dafür. Das ist auch eine diplomatische Farce. Die Pipeline geht teilweise durch dänisches Gewässer und da musste jetzt schon zweimal die Route verändert werden. Einmal aus dänischem Hoheitsgewässer raus in die dänische Exclusive Economical Zone, dass es halt nicht mehr im Hoheitsgewässer ist, sondern nur noch in den Wirtschaftsnutzungsgewässern. Weil die Dänen schon angekündigt haben, sie würden, wenn andere Politiker gewählt werden würden, würden die halt dem Bau widersprechen. Deswegen wurde jetzt schon einmal die Route der Pipeline verändert und jetzt fordern die Dänen, dass die Route nochmal verändert wird und dass nochmal eine komplette Einschätzung der Umweltschäden und so weiter und so fort gemacht wird, wenn die Route nochmal verändert wird. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gibt ja die Sanktionen gegen gewisse Produktionsfirmen, die einzigen Firmen sind, diese Rohre zu bauen. Die treten in Kraft in ein paar Monaten und bis dahin haben die nur noch Zeit, das Ding fertig zu bauen. Wenn jetzt durch diese Sache das Ganze nochmal 8 Monate verzögert wird, kann sie nicht mehr fertig gebaut werden. Weil dann die Sanktionen in Kraft treten gegen die Rohrunternehmen. Das ist jetzt quasi so der zweite Haken in dieser einen Strategie. Ich hatte es ja schon mal hier im Stream erzählt, dass halt die Amerikaner Sanktionen dagegen erlassen haben, gegen eine Schweizer Firma und eine holländische Firma, glaube ich. Und die können das jetzt nicht in den nächsten 8 Monaten fertig bauen, wenn halt die nächsten 8 Monate da erstmal eine Umweltprüfung wegen der neuen Route durchgeführt werden muss. Mal gucken, ob das jetzt verhindert wird oder ob einfach weitergebaut wird, das wird sich in den nächsten 2 Wochen entscheiden. Bis dahin wird es wahrscheinlich noch weitere diplomatische Meldungen geben. Also die Nord Stream Pipeline, die hört nie auf. Kommen wir zu Hongkong. Hongkong. Die Hongkonger Demonstrationen, die lassen nicht ab. Und mittlerweile wird die Berichterstattung hier auch ein bisschen akkurater, was das angeht. Das geht ja schon länger da so. Hier haben wir mal eine andere Meinung dieser ganzen Sache. Ja, generell wird ja gesagt, dass sehr viele pro-chinesische Leute halt in den Nachrichtenredaktionen auch Stimmung machen, nicht so stark darüber zu berichten und auch nicht so kritisch darüber zu berichten oder gewisse Sentiments zu berichten, nicht aus Hongkong zu berichten, sondern aus China zu berichten, also die chinesische Sicht der Dinge. Ich habe zum Beispiel auch einen deutschen Artikel gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es in der SZ war oder in der FAZ, der hatte im Endeffekt den Tenor, ach, die Chinesen, ja, die haben es leid. Die sind es leid und die haben gar kein Verständnis und die Hongkonger, die sind schon gescheitert mit ihrer Revolution und so weiter und so fort. Da habe ich mir auch gedacht, so ja, das hört sich an, als ob das ein ziemlicher Schill wäre. Und hier haben wir in der South China Morning Post, was natürlich eine eindeutig politisch affiliierte Nachrichtenoutlet ist, haben wir auch einen Chinesen, der im Endeffekt sagt, ja, die ganze Situation in Hongkong ist ja im Endeffekt so, die übertreiben total, wir wollen eigentlich gar nichts mit denen, aber wir als Chinesen, wir haben jetzt festgestellt, dass die Hongkonger es nicht wert sind und wir werden jetzt in andere investieren und das wird eine historische Ironie sein, wenn die Hongkonger bald in den Norden fliehen, in das reiche Shenzhen, weil in Shenzhen jetzt eine Sonderexklusivwirtschaftszone errichtet werden soll mit noch stärkeren Freiheitsrechten als Hongkong. Also der Kommentator Alex Loh, der prognostiziert hier quasi, dass die Antwort von China nicht eine militärische Antwort sein wird, sondern dass sie halt quasi Shenzhen mit stärkeren Freiheiten ausstatten werden als Hongkong und gleichzeitig die ganze wirtschaftliche Unterstützung Richtung Hongkong nach Shenzhen weiterlenken werden. Mal gucken. Wäre ja schön, wenn es unblutig stattfindet. Ja, ich hatte so verstanden, dass da die Protestler auch teilweise sich eben schon solidarisch erklärt hatten mit den Leuten da im Hinterland. Ja, auf jeden Fall haben sie hier von YouTube dann 210 Kanäle rausgehauen. Und so hatten die agitiert, falsch rum sozusagen. Ja, das ist ja nochmal. Die wollten die Demokratiebestrebungen, die da offensichtlich ja aufkommen, torpedieren und haben das eben auch gemacht. Und YouTube hat denen dann geschrieben, ich weiß nicht, wem sie geschrieben haben, hier haben sich auch mit Facebook und Twitter abgestimmt und haben dann eben diese ganzen Kanäle rausgehauen, die diese entsprechende Propaganda machen. Ja, pro Demokratie praktisch Propaganda haben die gemacht. Was ich natürlich so nicht so richtig kritisch sehen kann, aber ist natürlich auch schon eine Einmischung sozusagen von der System. Das hast du nicht gerade gesagt, es war umgekehrt? Bitte? Gegen die Demokratiebestimmung oder? Sag nochmal. Hast du nicht gerade gesagt, gegen die Demokratiebestimmung, Bestrebung? Nee, diese Aktivisten, ja, die wollten das, ja genau, die wollten das zerstören, genau. Die wollten im Prinzip dagegen agitieren und YouTube hat gesagt, ja, nee, das lassen wir nicht zu. Dass ihr gegen Demokratie, demokratische Bestrebungen agitiert, dann löschen wir euch. Ne? Das waren nicht die eigentlichen Protestler jetzt da momentan, sondern es war eher so eine Aktion, da wie gesagt zu agitieren halt. Ja gut, ich meine, die Amerikaner haben die Techno-Experts und die Chinesen haben die, was ist das, 50 Cent Army? Was ist das? 50 Cent keine Army? Ahnung. 50 Cent Abel, Army, ja. Abel weiß das, ja genau. Ja, das sind einfach nur Leute, die bezahlt werden für Posts. Peng. Oder für die Regierung arbeiten. Das ist ja ein Phänomen, das kann ja sein, dass YouTube auch immer wieder besprochen wird, wenn irgendwelche Leute Videos über China machen, sagen direkt so, ja, ich habe hier die ganzen chinesischen Nationalisten, die ganze meine Timeline trollen und so. Und das sind meistens halt diese 50-Cent-Leute. Ja. Twitter hat einen sehr großen Teil von Accounts und von Conversations einfach gelöscht und geblockt. Weil es halt genau sich um solche Akteure, wie ich sie gerade beschrieben habe, gehandelt hat aus China. Ja, wie gesagt, die haben sich wenn abgestimmt. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da siehst du auch, und es geht halt konkret um halt Sachen, die die ganze Hongkong-Sache relativieren sollen oder positiv kontra darstellen sollen. Da sehen wir auch ein paar Beispiele. Gut, das Chinesische kann ich euch jetzt nicht zeigen. Aber es werden halt irgendwie Protester mit irgendwelchen Texten negativ dargestellt oder ja, halt es wird geschrieben, dass Leute aus Hongkong da sind, aber es war, von Twitter wusste, dass die Leute nicht aus Hongkong sind und dass es halt koordiniert waren und dass halt Sachen sich immer wiederholt haben. Halt genau so eine 50-Cent-Armee-Aktion halt. Ne? Ich habe Twitter einfach mal ganz viele gelöscht. Ich habe auch einen Account von einem Sinologen relativ viel gelesen die letzten Tage, der auch meinte, dass die Protestierenden viel zu professionell auftreten und der meint, dass er halt westliches Involviertsein riechen würde, aufgrund von der Professionalität, die Demonstranten von Anfang an den Tag gelegt haben. Also wie sie zum Beispiel mit Abel, es ist ein Take, weißt du? Aber bitte. Immer Okpo. Ja, so wie man mit Tränengasgranaten richtig umgeht und so, das lernst du auch nicht so schnell. Also das ist, ja. Google. Okpo wird uns alle vereinen. Na, aber kommen wir zum nächsten Thema. NASA-Astronautin soll erste Straftat im Weltall begangen haben. Ja. Das ist wirklich auch eine Story, die ist nicht nur auf den ersten Blick interessant, sondern auch auf den zweiten und dritten. Also diese Dame... offensichtlich eine Dame, die auf andere Damen steht, der wird jetzt vorgeworfen, dass sie von der ISS aus auf das Konto ihrer Ex-Lebensgefährtin zugegriffen hat. Sie hat da nichts abgehoben oder so. Sie kannte das Passwort auch, aber es war klar, dass sie dazu eigentlich keine Befugnis hatte. Weil sie sich gerade in Streit in einem Scheidungsverhandlung mit ihrer Frau befunden hat und es geht auch um Sorgerecht von der Tochter und die Tochter auch sehr interessant, wie die zustande gekommen ist. Auf jeden Fall hat man danach geforscht, was war das für ein Zugriff, das war nicht die Kontoeigentümerin und da ist man dann halt auf eine auf ein Netzwerk der NASA gestoßen, von dem halt aus das Ganze ins Internet gelangt ist. Also das Passwort, der Zugriff erfolgte über eine IP, die der NASA zuzuordnen ist. Ja, die erste Straftat im Weltall, meine Damen und Herren. Sollen wir auf der Station VPN installieren und auch drüber gehen können? Ja, das war hätte, ich nicht, das war die ISS. Das könnte natürlich auch, vielleicht ist es einfach auch toxische Maskulinität. Ja, da müssen wir jetzt mal ganz klar, ja, was sie abgefärbt hat oder so. Genau, ich muss mal ganz klar sagen, also 100% aller, also sagen wir jetzt hier wirklich 100% aller Straftaten im Weltall werden von Frauen begangen, ja. Ja. Von lesbischen Frauen noch dazu. Das ist ja hier, das ist ja eine Red Pill, also auf jeden Fall. Das jetzt öffnen sich meine Augen. Ja. Also und auch eine Sache, die ich an der Story noch sehr seltsam fand, muss mich vielleicht korrigieren, vielleicht weißt du da mehrmals, die Frau von ihr, die hat sie kennengelernt, während sie schwanger war. So, erstmal. Und die ist schwanger geworden. Sie war nicht selber schwanger, sondern sie hatte eine Surrogate Mother und hat In-vitro-Fertilisation über eine Samenspende gemacht. Boah, Amerika, ey. Also sie hat sie getroffen, wo sie im dritten Monat schwanger war, aber nicht sie war schwanger, weil eine andere Frau das Baby für sie ausgetragen hat. Und es war zwar ihre Eizelle, aber ein Samenspender, ein Anonymer und ja, also Frauenpower, sage ich nur mal. Die Zukunft ist wunderbar. Yikes. Ja, aber außerdem. Könnte sein, dass ich irgendein Detail davon falsch verstanden habe, aber auch wenn eins davon nicht richtig ist, der Rest ist immer noch crazy. Also ich glaube ja, das erste Verbrechen im Weltall war aber trotzdem, dass die Amerikaner einfach auf unserem deutschen Mond gelandet sind. Also. Nachzusehen im Dokumentarfilm Iron Sky. Genau, und hier mache ich es jetzt kurz. Dieses fand ich einfach nur ein bisschen drollig, so. Das ist hier, oder mal wieder der Hinweis darauf, dass wir hier Fernsehkirche, also ist die Webseite hier vom NDR und da gibt es jede Menge Kirchen-Content, für den wir alle mit unserem Rundfunkbeitrag bezahlen. Und hier ist ein Beitrag wieder eigentlich, was redaktionell aussieht, wie als wäre es in der Zeitung, aber hier beim NDR ist, ne, Stichwort Rundfunk und was ist Rundfunk und was ist Zeitung? Und die Dame hat hier ganz furchtbare Angst, weil da ist ja der Brexit und Trump und so weiter und so fort. Und ja, die Bibel hilft auch nicht weiter. Aber die Bibel, die sagt halt eben, ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also, keine Angst, Leute, irgendwann sterbt ihr und dann habt ihr keine Probleme mehr. Ja, so wunderbare religiöse Logik, wo ich mir halt eben auch denke, so, das Thema hatten wir ja vorhin schon mal, mit dem, wessen Schuld ist es eigentlich? Und ja, also, Kirchen-Ladies verzweifeln an der Welt, muss ich sagen, schwert euch doch einfach beim Hersteller. Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, aufgepasst. Hier, es gab leider den ersten Vaping-Todesfall, der auch direkt auf Vaping zurückzuführen ist. Zumindest indirekt. Also es war jetzt nicht jemand, der schon irgendwie vorgeschädigt war und dann hat irgendwas versagt, weil er zu viel gewaped hat. Er hat im Endeffekt eine Lungenkrankheit bekommen, die sehr rapide fortgeschrieben ist und es geht einerseits um eine Kombination zwischen dem Zerstäubungseffekt, dass es sehr stark in die Lunge eintaucht, dann gewisse Chemikalien, die auch wieder bei gewissen Menschen, bei anderen Menschen wahrscheinlich nicht Reaktionen auslösen. Da geht es um Diacetyl und gewisse Behandlungsmittel, die benutzt werden, um Hanföl beispielsweise vapefähig zu machen und gewisses Hanföl von gewissen Sorten anscheinend auch. So, also wenn man nur normal vapet, hat man sowieso nicht das große Risiko, aber wenn man halt solche Sachen machen sollte, da sollte man vorsichtig sein mit so Hanföl und solchen Sachen. Da gibt es ja schon die bekannte Scromiting-Krankheit, ja, wo man eine Woche lang am Stück schreit und wenn man nicht schreit, dann kotzt man und dann irgendwann bricht man zusammen, weil man so lange nicht geschlafen hat vor Erschöpfung und wenn man aufwacht, dann kotzt man und schreit man weiter. Spitze. So, und auch ausgelöst durch eine ähnliche Kombination, nur das ist nicht tödlich, das geht nach einer Woche vorbei. So, und ja, da hoffe ich mal, dass da nicht noch mehr passiert. Ja, weil die Sachen sind einfach noch nicht genug ausgetestet und immer mehr Zusätze werden ja auch verboten und da wird festgestellt, oh, das ist doch schädlich, wir wussten das nicht. Und es geht oftmals halt nicht mal um die Inhaltsstoffe, sondern halt um einfach nur irgendwelche Komponente, die in den Herstellungsprozess hinzugefügt wird. Also pass auf, was ihr vapet. Jo. 150 Fälle in den USA. Naja, ist jetzt nicht so viel, aber sollte man im Auge behalten. Mitarbeiter in der Ukraine im Atomkraftwerk haben Bitcoins geschürft. Offensichtlich haben sie da Rechner für benutzt, die eigentlich nicht dazu gedacht waren, ins Internet oder so zu gehen. Haben sie dann aber trotzdem gemacht und ist dann irgendwie aufgefallen. Aber wie ich es gelesen habe, ist es nicht zum ersten Mal aufgefallen. Also das scheint so ein Hobby von den Leuten in den Kraftwerken zu sein. Sich ein bisschen Geld zu schürfen nebenbei. Also da haben sie so 4, 5 Fälle gelistet aus der Vergangenheit, wo es eben schon mal aufgefallen ist. Ja, und hier jetzt in der Ukraine wieder. Vielleicht war ja das damals mit Tschernobyl. Ach nee, das ist zu lange her, ne? Ja, das ist schon ein bisschen dreist. Also, wenn das jetzt irgendwie in deinem Gammelbetrieb irgendwie ist, weißt du, auf dem Firmenrechner, wo der Chef den Server zu groß eingekauft hat und irgendwie, was weiß ich, ein Handwerksbetrieb bist oder so, okay, ja, läuft, aber meine Güte, na, mein also hat die Infrastruktur ausgenutzt, so, ja. Ja, und es gibt lustige Geschichten und es gibt Spiegeltitelbilder. Beide echt oder nicht? Ja. So ist er. Der Affe. So ist er, der Ossi, so ist er, der Neger. Wie Afrika tickt und warum es sich anders verhält. Tja. Das war's schon wieder. Oh, jo. Ich weiß nicht, wollen wir das nächste Sendung auflösen, welches der echte Titel ist? Ja, journalistisches Narrativ. Go for it. Cliffhanger, go for it. Ja, dann bleibt uns nichts mehr, als euch in den Wald zu schicken. Lasst euch nicht cliffhängen. Fördert, was zur Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Ja, lasst euch nicht gendern. Und zerschmettert schön den Kulturmarxismus. Ja, ja, genau. Und schaltet am Mittwochabend um 20 Uhr ein, wenn ihr Dr. Bob sagen hören wollt. Es ist wirklich schon so spät. Und Mittwoch, ja? Keine Chance. Keine Chance. Wer nicht hüpft, der kommt ins Gulag. Hey. Ich hüpfe auch schon. Liberalala, liberalala, liberalala. Ein Hoch auf die politische Coolness und die kulturelle Gelassenheit. Hashtag organisierte Freiheit.